Because on your side, that tank attack me. Boom! Sie wissen, was wir alle schon sicher haben für die neue Saison. Und da ist gekommen dieser eine Moment. Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Das klang deutlich. Mach ihn! Mach ihn! Ja, mach ihn! Und da ist er, der Communio Podcast. So alles bla bla bla ist das doch. Alles bla bla bla ist das. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 265 des offiziellen Communio Podcasts. Und machen wir vielleicht doch zum Start erstmal einen kleinen Stimmungscheck. Ole, ole, ole, ole, deutscher Meister der SVB. Ole, ole, ole, ole, deutscher Meister der SVB. Ja, haben wir quasi im Sack den Titel. Also kann man, glaube ich, schon durchaus so sagen, sollte man das Rathaus für Mai vielleicht schon mal reservieren. Ja, also ein bisschen vorausdenken kann ja nicht schaden in dieser Sache. Also Stimmung bei mir, ihr hört es ganz gut. Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob mein heutiger Experte ähnlich gut drauf ist. Da werde ich in der Blütenstadt Leichling bei Tim Müller mal ganz vorsichtig besser nachfragen. Alles gut, Tim? Musst du nach dem Champions-League-Abend gestern bei IKEA vorbei oder ist alles heil geblieben? Ich weiß gar nicht, was, hallo Flo, erstmal. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Es war doch ein klares 0-0-Spiel. Ich bin zur Pause ins Bett. Ist doch was passiert, oder? Ja, ich hatte eigentlich den Gag vorbereitet, dass ich dann am 4-2 müde, bin ich ins Bett gegangen. Ja, ich meine, einige der italienischen Fans haben das ja auch gemacht und haben auch gedacht, ja, jetzt reicht's aber hier und haben dann ihren Malaga-Moment ein bisschen verpasst, auch wenn es nicht um ganz so viel ging. Ja, ärgerlich, natürlich, auf jeden Fall. Ich bin selber von mir überrascht, wie gnädig ich selber dabei bin. Oder ja. wie wenig ich mich ärgere. Am Ende habe ich dann doch gedacht, ja gut, Punkt in Turin geholt, ne? Hättest du im Vorfeld mitgenommen, ist natürlich dann, natürlich ist es doof. Darfst du nicht verspielen, auch nicht gegen so eine Mannschaft, wenn du 4-2 führst in der Nachspielzeit. Das ist ja, aber vor allen Dingen die Art und Weise, ne? Wie du den Ball verschenkt hast. Ja. Also da haben sich ja einige hervorgetan. Ja. Benzebaini natürlich mit diesem Pass vor dem dritten Tor. Wobei man da auch sagen muss, wenn du dir das anguckst, wie desinteressiert Julian Brandt in dieser Szene ist, überhaupt an diesen Ball zu kommen. Ja, also Benzebaini spielt diesen Ball, weil er erwartet, dass Julian Brandt vor seinen Gegenspieler geht. Ja. Aber da hatte der in dem Moment, ich meine, man muss bei Brandt auch fairerweise sagen, es war 94. Minute, der hatte schon, weiß ich nicht, knapp 20 Minuten in Knochen. Ja, da hast du nicht mehr die Kraft, diesen Weg noch zu gehen. Das fand ich fast schlimmer. Natürlich darfst du diesen Ball nicht so spielen. Nee, es sind einige Fehler, die man da nennen kann. Also Brandt war auf jeden Fall nervig. Klar, der Pass von Benzemaini auch, ich glaube, Riason ist bei beiden, beim 4-3 und 4-4 hebt er, glaube ich, jeweils abseits auf. Ist halt auch nicht der optimale Mann für die Dreierkette hinten. Also all solche Sachen, aber ja, klar, muss öfter in dem Moment dann nicht nochmal hochstehen, sondern Ball rauspölen und dann halt dich darauf fokussieren, dass eben über die Zeit zu kicken. Kicke top einwechseln. Der hätte sich wirklich einfach 6 Minuten an der Eckfahne gemütlich gemacht. Ja. Und ich meine, stattdessen, das war ja auch, glaube ich, Brandt, der nochmal diesen Risikopass spielt, damit man noch das fünfte Tor macht oder das 5-3. Ich weiß gar nicht, ob da das dritte Juve-Tor schon gefallen ist, aber als man dann wirklich noch versucht hat, diesen Konter auszuspielen, anstatt da den Ball in eigenen Reihen zu halten, also es war schon extrem schlecht. Nee, verstehe ich auch nicht. Für mich bleibt auch noch dann, also hat das auch noch keiner erwähnt, aber Dortmund hätte auch noch ein Wechselfenster gehabt. Ich hätte jetzt an Kovacs Stelle dann auch noch mal nach dem 3-4 vielleicht noch mal den Choupo-Maker da noch mal zumindest noch mal ein bisschen was von der Uhr nehmen, noch mal das probiert, aber insgesamt ein bisschen dilettantisch, wie du das dann außer Hand gibst auf jeden Fall. Ja, schade. Und ich war total bei Benny Hövedes. Ich wollte ja nämlich gerade schreiben, wie stark Benzebaini ist vor dieser Aktion. Und dann sagte Hövedes ja auch, er wollte ihn gerade irgendwie loben und dann kommt diese Aktion. Wobei, wie gesagt, es gehören 2 dazu. Den Ball darf er nicht so spielen. Aber da, wo er ihn hinspielt, muss eigentlich Julian Brandt auch stehen. Aber ja, Julian Brandt geht einfach nicht hin. Er hatte keine Lust, da noch einen Ball zu gehen. Ansonsten kann man das erwähnen. Ansonsten ist er mir auch mehrfach sehr positiv aufgefallen. Ja, wenn sie bei total. Ihnen hat sich wirklich auch richtig gemacht als Teil der Dreierkette. War ja anfangs, wenn man noch erinnert, es gab ja noch eine Zeit, da wurde er ausgepfiffen, wenn er eingewechselt wurde und so. Also das passt schon sehr gut da als Teil der Dreierkette. Ja, und natürlich diese ganze Elfmetersaga in Gyurassy. Ja. Ich meine, ich sehe das auch so. Wenn du wirklich so eine fantastische Quote hast, ich glaube von 40% verwandelten Elfmetern wie Gyurassy für den BVB, ich glaube, er hat 4 von 10 hat er verwandelt für Dortmund, dann musst du sagen, da will ich antreten. Und der eine oder andere war auch so halb gelupft und der Torwart war noch dran. also Gyurassy ist mir auch in der letzten Saison, das ist was ist mir auch mal wieder aufgefallen. Es nervt einfach, weil er oftmals nicht der erste Schütze ist, sonst war es immer Emre Can. Can auch einer, der sehr sicher verwandelt, aber quasi bei jedem Elfmeter von Emre Can steht Gyurassy erstmal da und belabert ihn die ganze Zeit, weil er den Elfer schießen will. Und jetzt ist der gleiche Fall mit Benze Baini, der jetzt ernannt wurde zum ersten Schützen, weil er auch, ich habe gelesen, bisher 11 von 11, sowohl bei Gladbach in der Nationalelf und jetzt auch in Dortmund, alle verwandelt. Dementsprechend ist das einfach unnötig, dass du dann bei jedem Elfmeter versuchst, dir den Ball doch zu schnappen. Vor allen Dingen, wenn er eben klar festgelegt ist. Ich finde, auf der einen Seite kann man ihm zugutehalten, er ist ein Angreifer, er will unbedingt sein Tor machen, das ist ja auch schön und gut, aber in diesen Fällen, finde ich, muss er sich einfach mal zurückhalten. Ich hoffe, Kovac kann ihm das jetzt auch machen. Er hätte ja einfach, ich sag mal, aus 2 Metern den Ball am gegnerischen Torwart vorbeischießen können, bei seiner Chance, die er hatte da. Ja. Ne? Wäre auch eine Möglichkeit gewesen, um an ein Tor zu kommen. Ja, klar. Aber okay. Muss er sich jetzt ja auch darauf fokussieren, weil Elfmeterschütze ist er jetzt erstmal nicht. Auch wenn, Kovac hat ja noch wieder angegriffen. Das muss ich sagen, fand ich schon beeindruckend nach dieser ganzen Diskussion, wie der Benze Baini antritt und nicht nur verwandelt, sondern halt den Torwart komplett ausguckt. Ja. Ne? Wenn du dir die Zeitlupe anguckst, ganz gemütlich hat der Torwart im Blick und dann schiebt er den da links rein. Das musst du nach dieser Vorgeschichte die Überprüfung, keine Ahnung, warum die so lange gedauert hat, ehrlich gesagt. Ja. Ich fand, es war ein ziemlich klares Handspiel. Ja, schon. Ja. Ja, also wie gesagt, ich hoffe, dass das jetzt intern geklärt wird, dass das jetzt künftig klar, dass da nicht das nochmal passiert, weil er ist nun mal ein sehr guter Schütze. Also finde ich gut, dass sich Kovac da auch auf Benze Baini festgelegt hat. Ja. Und das dann hoffentlich durchziehen wird. Aber es würde mich wundern, wenn nicht beim nächsten Elfmeter trotzdem Gyurassy mal nachfragt. Ja, kann natürlich sein. Ja, ich bin ehrlich gesagt positiv überrascht, Tim, wie locker du das nimmst. Ist doch der erste Spieltag der Gruppenphase, es ist auswärts. Und man hat 4 Tore in Turin geschossen. Auch das, ich sehe da jetzt die positiven. Ich finde schon, man sieht Verbesserungen insgesamt, nur dass man halt lernen müsste, ein bisschen cleverer zu sein, das noch, aber ansonsten finde ich die Entwicklung des BVB im Moment gar nicht mal so übel. Ja, nee, das kann man unterstreichen, werden wir später natürlich auch nochmal, ist eigentlich ganz gut, weil wir starten rein mit dem BVB so ein bisschen und dann gehen wir ja auch raus, weil das ist ja das letzte Spiel des Spieltags, Dortmund gegen Wolfsburg, von daher haben wir da nochmal ein bisschen Zeit, darüber zu sprechen, aber kann ich wirklich nur zustimmen. Dass das so ist. Also auch Dortmund scheint die Kurve zu bekommen. Für mich jetzt durchaus Favorit, vielleicht sogar auf Platz 2. Wollte ich auch sagen. Also ich glaube, hinter Bremen ist das drin. Ja, da ist noch Platz. Ja, nee, da ist es offen. Ja, würde ich auch wirklich so sehen. Gut, dann schauen wir doch mal drauf. Tim, was wir heute mit euch vorhaben. Wir starten gleich mit 2 Hörerfragen. Anschließend gibt es die Partien des Wochenendes für euch in der Analyse. Wir haben auch natürlich Empfehlungen für euch, jede Menge. Und am Ende in der Top 3 der Woche schauen wir uns heute das Preissegment 2 bis 4 Millionen an. Was sind da die besten Communio-Optionen für euer Team? Das haben wir in der Top 3 der Woche. Und dann, würde ich sagen, können wir reinstarten. Und wir haben mit Klaus und Klaus begonnen. Ja? Und machen jetzt weiter. Leben die eigentlich noch, Tim? Weißt du, das habe ich mich eben gefragt. Klaus, als Kind sehr häufig gehört. Kannst du das gerade mal nachgucken, während ich hier die Überleitung mache für unsere Hörerfragen? Vielen Dank, Tim. Das sind die wichtigen Informationen. Ich hoffe es natürlich, dass es Ihnen beiden gut, Klaus und Klaus, wirklich gut geht. Ich glaube, die waren mal so ein bisschen zerstritten zwischendurch, hatte ich. Ich kann bestätigen, Klaus Baumgart und Klaus Büchner leben beide noch. Wunderbar. Wie es den beiden jetzt geht und ob sie sich verstehen, das konnte ich jetzt auf die Schnelle nicht mehr. Na, Grüße gehen auf jeden Fall raus. Ja, der wird eine Neuauflage, wird fällig auch. Ich meine, da muss man, das müssen sie wie die Höhner machen. Die haben für jedes Event, ja, haben sie irgendwie Melodie von irgendeinem Lied, was sie schon vor 20 Jahren produziert haben. Dann wird da nochmal ein neuer Text drauf gemacht und zack, Hand aufgehalten. Vielen Dank. Wir sind beim Handball dabei und beim Basketball und wo nicht alles, ne? Das sind, so muss man es machen eigentlich. Ja. Naja. Einzige, was ich sehe, ist, wenn wir das noch kurz, hat jetzt mit Sport nichts zu tun, aber rechtliche Auseinandersetzung steht hier. Hat jetzt nicht, allerdings nicht untereinander, sondern dass es 1995 noch eine Klage gegen Oliver Kalkofe gab. Weil er sie als schielende Klobürste und Freund Speckbulette bezeichnet hatte. Wie sich herausstellte, war dies aber nur eine von Baumgart lancierte PR-Kampagne. Also, hervorragend. Okay. Naja. Ja, schön. Danke, Tim, für diesen Einwurf. Und jetzt würde ich sagen, wo wir zweistellig sind auf der Uhr, können wir wirklich reingehen ins Programm. Bleiben thematisch in Bremen und hören uns an, die erste Hörerfrage, hören uns an, was Marc von uns wissen möchte. Guten Morgen, liebes Communio-Podcast-Team. Marc hier aus Büdelsdorf. Und zwar habe ich eine Frage zu einem Spieler von Werder Bremen, Koulibaly, den habe ich seinerzeit für 237.000 gekauft und mittlerweile ist der Spieler ja schon bei 2.710.000. Die Frage, die sich mir stellt, ob ich ihn jetzt abgeben soll, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt seinen Stammplatz hält. Stark kommt jetzt zurück von seiner Sperre, Friedel ist sowieso gesetzt und ich glaube, dass wenn er überhaupt Einsatzzeit bekommt, dann über ein paar Einwechslungen. Und ja, wie schätzt ihr das ein? Soll ich den Spieler verkaufen, um das Geld mitzunehmen? Oder soll ich weiter drauf bauen und sagen, ja, du hast nur 237.000 ausgegeben, den Spieler kannst du jetzt auch durchziehen, der kriegt noch seine Spielzeit über Einwechslung oder Verletzung, die ja bei Bremen auch häufig vorkommen. Danke für eure Einschätzung und bis bald. Tja, ich glaube, da sage ich nichts zu, das ist dein Bericht. Ja, ihr wisst ja alle, dass ich ein großer Fan bin von Koulibaly, ich fand auch, er hat in Gladbach richtig gut gespielt, er hatte, glaube ich, einen Bock im Aufbau nochmal drin. Aber insgesamt auch gezeigt, dass er gerade in diesem Aufbau, diese Schlotterbeck-Pässe, diese linienbrechenden, scharfen Flachpässe, das hat er im Repertoire, hat er sich auch immer wieder getraut, diese Bälle zu spielen, fand ich gut. Taktisch sehr gut seine Position gehalten, hat sich nie rausziehen lassen. Es gab mal die eine oder andere Situation, wo es dann über links, also Agu hatte, wenn jemand Probleme hatte, dann Agu mit Honorar, dass es da einen Durchbruch gab und Koulibaly hat aber das Zentrum nie verlassen. Das mag ich bei einem Innenverteidiger, hat sich da nicht rausziehen lassen, nicht locken lassen und hat dann in der Mitte auch gut geklärt. Das fand ich gut. Trotzdem würde ich ihn verkaufen im Moment. Ja, ich denke halt, Friedel und Stark, das ist schon im Moment noch sehr klar. Das Top-Duo, aber was Horst Steffen durchaus gezeigt hat, er wird auch mal, selbst wenn sich da keiner verletzt, immer mal wieder über Einwechslungen, je nachdem wie der Spielverlauf ist, sicherlich auch Koulibaly Spielzeit verschaffen. Für 2,7 wäre mir das dann aber zu viel. Und was wir nicht vergessen dürfen, Max Wöber, der ist verletzt, wird aber auch irgendwann zurückkommen. Und dann ist er vermutlich in der Rangordnung durchaus auch noch über Koulibaly anzusiedeln. Dementsprechend wird es nicht so einfach und ich würde sagen, Koulibaly auf der Shortlist halten, jetzt verkaufen und dann darauf hoffen, falls sich die Personallage in Bremen ändert, dann wieder zuzugreifen. Einzige, wenn ihr in der Liga seid, wo ihr das ganze Team mit behaltet, dann würde ich sagen, Koulibaly halten, weil wir wissen dann, also ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass in der nächsten Saison beispielsweise auf Koulibaly als Stamm Innenverteidiger gesetzt wird, wenn Friedel eine gute Saison spielt, kann es durchaus sein, dass derjenige ist, der dann da einen Absprung macht und dann hätte man mit Koulibaly den Ersatz in den eigenen Reihen und was man jetzt ja bei Backhaus dann gesehen hat, auch als Zetterer ging, im Moment hat man das Gefühl, dass sie sich dann auch wirklich trauen zu sagen, ja, wir holen dann nicht noch irgendeinen ein bisschen namhafteren Spieler, wir setzen dann auf einen Spieler, von dem wir überzeugt sind aus den eigenen Reihen. Also das wäre meine Einschätzung zu Koulibaly. Habe ich, glaube ich, nichts zu ergänzen. Hast du nichts zu ergänzen? Sehr gut. Da kennst du dich aus. Ja, dann gehen wir aus Bremen, ja, zumindest personell aus Bremen, gehen wir nach Hannover. Und da kommt die Frage von Friedel. Moin, liebes Communio-Team. Ja, zunächst einmal, wie üblich, vielen Dank für den schönen Podcast. Macht wirklich immer jede Menge Spaß, euch zuzuhören. Und auch dank euch ist mir dieses Jahr ein super Saisonstart gelungen. Und ich habe mich jetzt nach dem dritten Spieltag nochmal verstärken können. Muss allerdings, um auf einen neutralen Kontostand zurückzukommen, jetzt einen meiner bisherigen Stammkräfte abgeben. Da habe ich ein Trio, was bei unter 4 Punkten pro Spiel vom Schnitt geblieben ist. Das besteht aus Chima Fuchida von St. Pauli, Kovalev von Augsburg und Erik Martel von Köln, und von den dreien müsste dann eben einer weichen. Da würde mich eure Einschätzung wirklich extrem weiterbringen. Ja, Tim, also du hast ein Trio, einen musst du verkaufen, wen würdest du abstoßen? Ja, ich würde sagen, schauen wir einmal erstmal kurz auf die Situation der dreien. Ich sag mal, fangen wir mit Rubeleo an, hat am wenigsten gepunktet, von bisher 6 Punkte geholt, 2 pro Spiel. Ist klar gesetzt natürlich in Augsburg, ist der Kapitän, zentraler Mann der Dreierkette, und das wird er auch bleiben. Ich würde sagen, er kann schon noch mehr, hat er auch schon gezeigt als Verteidiger, dass er auch noch mehr Punkte holen kann. Bei Fujita ist es so, durfte auch jetzt 3x90 Minuten spielen, er ist aber im zentralen Mittelfeld zu Hause, da kommt jetzt auch der Kapitän Irvine wieder zurück, stand zuletzt schon im Kader. Auf Dauer muss dann also ein anderer auf die Bank, entweder Sands oder auch Fujita, das kann beide treffen. Und bei Köln ist es so, auch wenn Kwasniok betont hat, es gibt bei ihm keine Stammformationen und er wählt dann auch je nach Gegner mal die Taktik und die Spieler aus. Bei Martel ist schon so, dass er die ersten 3 Spiele dann auch über die volle Distanz gemacht hat. Und er hat von den 3 Kandidaten jetzt die meisten Punkte geholt. Also 6 waren es bei Rubeleo, 9 bei Fujita und 11 bei Martel. Angesichts der Situation, dass Fujita da eben am ehesten rausgehen könnte von den dreien, würde ich sagen, ist er derjenige, den ich auch am ehesten verkaufen würde. Vom Wert ist er im Moment bei 3,5, Rubeleo bei 3,1, Martel 4,9. Ja, also ich würde sagen, wenn man sich von einem trennt, dann wäre es bei mir im Moment der St. Paulianer. Ja, hast du sehr gut analysiert, Tim. Ich sehe es im Prinzip genauso wie du. Ich glaube tatsächlich, dass Fujita noch drin bleibt. Wenn du die Möglichkeit hast, Friedel, bis zum Freitag zu warten und zu sehen, wer steht denn in Stuttgart in der Startformation, ist ja Irvine schon zurück. Mehr vielleicht dann gleich, wenn wir über das Spiel sprechen. Aber das ist natürlich auch eine Möglichkeit zu sagen, ah, der Rubeleo, ob der jetzt, ich finde es okay, preis-leistungsmäßig. In der Vergangenheit hat er schon besser gepunktet, aber er ist keiner dieser Abwehrspieler, der einfach dann 4-5 Punkte im Schnitt macht, das werden wir von ihm nicht sehen. Wäre ich also auch fein damit, zu sagen, Fujita steht in der Startelf, lass ihn erstmal und verkauf ihn dann vielleicht nächste Woche, und Rubeleo ist derjenige, der geht. Ja, das wäre das Einzige, was ich noch anders machen würde. Marte wäre bei mir gesetzt, gerade weil er auch in der jüngeren Vergangenheit durchaus an Torgefahr zugelegt hat. So, dann haben wir schnell noch, wir haben noch eine zweite Teilfrage bekommen von Friedel. Die ging vor allen Dingen an Nick. Wir werden das trotzdem vielleicht gerade einmal versuchen, schnell zu beantworten, Tim. Und zwar ging es da um Can Uzun, der hat derzeit einen Marktwert von 14,7. Und dann ging es um die Frage, soll er ihn halten oder vielleicht versuchen, im ähnlichen Marktwertsegment sich umzuschauen, einen anderen Spieler dafür zu holen. Wie sieht's aus? Du hast dir das ein bisschen angeschaut. Wie ist da deine Meinung zu? Ja, also erstmal würde ich sagen, ich würde Uzun nicht eintauschen. Ich finde, der startet ja gerade so richtig durch, ist noch jung, hat noch Potenzial. Ich glaube, sobald wird ihn Mario Götze jetzt nicht wieder verdrängen, sondern der hat jetzt viel Spielzeit vor sich und kann, also wie er jetzt schon trifft, also da ist jemand, da sage ich, den halte ich noch. Ich glaube, da geht er auch noch mal nach oben mit dem Marktwert. Wenn man jetzt guckt in dem Bereich, finde ich noch spannend, also ein Aslani, der macht bei Hoffenheim auch gerade eine tolle Entwicklung durch, der kostet 12,1. Und dann hast du Leute, wo du weißt, okay, die punkten auf jeden Fall, ein Grimaldo, Leverkusen 12,0, der ist immer interessant natürlich für so einen Preis. Oder auch Uzuns Mannschaftskollege Litz Doan für 12,9, auch der wird viel spielen, auch der macht seine Tore. Also man könnte da tauschen, aber aus meiner Sicht würde ich sagen, Uzun, wenn es geht, behalten. Ja. Und spielt halt auch im Vergleich zu Aslani, sage ich mal, beim besseren Team. Plus ja. Aslani diese Woche gegen die Bayern. Ja, klar. Jetzt gerade wird man da nicht tauschen. Ne? Nee, genau. Sehe ich auch so. Ne? Und Frankfurt zu Hause gegen Union ist, glaube ich, das bessere Los. Aus meiner Sicht. Gut, Dann würde ich sagen, gehen wir rein in den Freitagabend. Tim, ich habe es schon erwähnt eben, als wir über Fujita gesprochen haben, Stuttgart gegen St. Pauli, damit gehen wir rein in den Spieltag. Es sind zwei ganz unterschiedliche Stimmungslagen, 3 Punkte aus den ersten 3 Bundesligaspielen. Das ist der schlechteste Saisonstart unter Sebastian Hoeneß für den VfB. Auf der anderen Seite 7 Punkte für St. Pauli. Das ist die beste Startbilanz der Bundesliga-Historie, der Kiezkicker. Und auch, weil sie auswärts ganz gut unterwegs sind. Zuletzt keines der letzten 4 Auswärtsspiele verloren. 2 Siege, 2 Remis. Das ist wirklich richtig stark. Die letzte Auswärtsniederlage, die gab es im März. Und das waren 3:2 in München. Ja, und ich sag mal, es ist nicht das Weserstadion, aber natürlich kann man trotzdem auch da verlieren. Ja, so würde ich es mal sagen. Was ich übrigens nicht auf dem Schirm hatte, Alexander Blessin, ja, ist gebürtiger Stuttgarter, kommt sogar aus Bad Cannstatt und hat von 1997 bis 1999 für den VfB gespielt, hat 7 Bundesligaspiele absolviert. Für die Stuttgarter, das sind die einzigen Bundesligaspiele aus seiner aktiven Karriere. Also da gibt es auch so ein Wiedersehen mit der Vergangenheit. Schauen wir aufs Personal. Bei den Stuttgartern Undav, Silas und Diehl, die sind alle nicht mit dabei. Sturju, der hat zuletzt noch im Kader gefehlt, obwohl er schon wieder im Training ist. Da hat Hoeneß gesagt, er ist noch nicht spielbereit. Da braucht er noch eine Trainingswoche. Wenn man das jetzt so draufrechnet, dann könnte er jetzt erstmals wieder im Kader stehen. Das ist, wie ich finde, durchaus interessant, weil er eben diesen Posten rechts in der Viererkette, Assignon hat man dafür geholt, der hat wirklich bis jetzt überhaupt nicht überzeugen können. Wagnumann ist eher halt ein Rechtsverteidiger, der sehr viel Offensivdrang hat, aber der Probleme mit dem Verteidigen hat. Also ich sehe es der Jude durchaus als ein Spieler, der perspektivisch beim VfB in der Viererkette spielen könnte. Es sieht so aus, als wäre Stenzel wirklich jetzt komplett außen vor. Das war ja in der letzten Saison noch einer, wo man gesagt hat, wir brauchen einen verlässlichen Rechtsverteidiger. Dann hat Hoeneß oft dann doch noch auf Stenzel zurückgegriffen. Das ist jetzt nicht der Fall. Ich denke, es ist der Ju nicht so schlechte Chancen, da reinzukommen. Ich habe es bereits angesprochen, andere Stimmung als beim FC St. Pauli. Enttäuschendes Ergebnis in Freiburg. Hat eigentlich ganz gut angefangen und da hat man das Spiel komplett aus der Hand gegeben. War auch verdient, dass man es hinten raus noch verloren hat. Und irgendwie läuft es nicht so richtig rund. Ja, gerade wenn man bedenkt, der einzige Sieg der Saison, das war ein 1-0 gegen Gladbach. Und da muss man sagen, nach den Ergebnissen und auch den Leistungen, die Gladbach bis jetzt gezeigt hat, muss man sagen, das ist eigentlich jetzt auch ein bisschen dünn. Trotzdem erwarte ich keine großen Änderungen in der Startelf des VfB. Thiago Tomasch für Buanani, das ist einer der Neuzugänge, der sofort reingekommen ist in die Startelf. Das könnte ich mir vorstellen, dass Tomasch da wieder den Vorzug erhält. Und ansonsten wäre mein Tipp, dass die Freiburg-Elf dann auch trotz der Niederlage wieder beginnen darf. Gerade Bilal El-Kanous, der hat ein Sonderlob bekommen von Hoeneß. Der hat gesagt, das sieht sehr gut aus, was er macht. Also da könnt ihr euch relativ sicher sein, dass der auch wieder auf der 10 beginnen darf. Auf der anderen Seite beim FC St. Pauli, Carol Metz, der ist auch schon wieder im Training. Da hat Blessin jetzt gesagt, es wird noch 2-3 Wochen dauern. Dann kann man aber da durchaus ihn mal im Blick haben, weil Blessin auch gesagt hat, er hat schon gemerkt, wie wichtig der ist. Im Coaching ist ganz interessant, als ich für diese Folge recherchiert habe, ich habe, glaube ich, selten so oft von Trainern dieses Begriff des Coachings auf dem Platz, war irgendwie in dieser Woche, ich weiß nicht, ob es da ein Memo gegeben hat, sehr, sehr oft der Fall, dass das betont wurde, wie wichtig dieser Spieler gerade ist, was eben ja die Qualitäten angeht, seine Nebenleute zu führen. Da wurde Carol Metz auch hervorgehoben. Kostet im Moment 450.000, wird wie gesagt noch ein bisschen was dauern, aber ihn mal in seinen Kader zu holen, könnte mir schon vorstellen, dass er irgendwann Zwigala beispielsweise dann auch angreift, was die Besetzung der Dreierkette angeht. Neben ihm Nemeth und Ricky J. Jones, das sind die 3, die noch ausfallen würden. werden. Irvine, du hast es bereits angesprochen, stand letzte Woche schon im Kader, hat jetzt mit muskulären Problemen nochmal ausgesetzt mit dem Training. Das ist dann eben auch so eine, ja, etwas Unbekannte, dass wir gucken müssen, wie er jetzt die Belastung verarbeitet und ob er dann direkt wieder in die Startelf kommt. Ich glaube, ich habe es schon angesprochen, ich glaube nein. Also ich denke, dass wir im Prinzip die Startelf sehen, die gegen Augsburg gewonnen hat, weil man einfach das Gefühl hat, bei St. Pauli, da wächst was zusammen, gerade offensiv, ja, komplett Sinani, Huntonji, Pereira, Larsch, das ist ein Trio, was sich da gefunden hat und da hat man jetzt ein ganz anderes Gesicht, tritt ganz anders auf. Und generell wollte ich noch sagen, ist Blessin für mich auch immer, was mir so auffällt, habe ich gefühlt einer der Trainer, der am wenigsten wechselt. Ich weiß nicht, ob es da Statistiken zu gibt, aber die Startelf war auch letzte Saison schon so, dass er sehr dran festhält und wenig Wechsel vorne. Ja, kann auch sein, dass es so ein bisschen die fehlende Tiefe im Kader ist. Ja, er kann einfach nicht mit einem Boniface und einem Jinma nochmal nachlegen, ja, wie das dann stimmt, eben Clubs aus dem oberen Regal können. Ja. Meisterschaftskandidaten können. Ja. Das ist dann einfach nochmal eine andere Nummer. Aber auffällig, 7 Tore nach 3 Spieltagen, das ist 25% der Tore, die sie letztes Jahr in der kompletten Saison erzielt haben. Und das nach 3 Spieltagen. Ja, also das ist schon sehr auffällig, dass sie offensiv viel, viel gefährlicher sind als noch in der Vorsaison. Ja, umkämpft in dieser Startelf eigentlich nur die rechte Schiene. Da hat bislang immer Pirker gespielt, Saliakas, der kam ja aus einer Verletzung, hat deswegen eine unglückliche Vorbereitung gehabt für ihn. Kommt bis jetzt nicht vorbei, kommt zu seinen Joker-Einsätzen, könnte irgendwann mal da durchaus wieder in der Startelf stehen. Ich glaube es jetzt ehrlich gesagt nicht, dass Blessin an dieser Stelle jetzt in Stuttgart was umstellt, aber wenn, dann am ehesten da, heißt auch, Irvine muss sich wohl erstmal gedulden und Sanz und Fujita werden weiterhin da im Mittelfeld unterwegs sein. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Stadju, ich habe es bereits angesprochen, 350.000. Ich würde es einfach mal machen, ihn in mein Team holen, weil das für mich die absolute Problemposition ist beim VfB. Rechtsverteidigerposten ist nicht gut besetzt und Stadju ist jetzt keiner, der Bäume ausreißt, der aber zumindest defensiv relativ solide seine Arbeit vollbringt. Deswegen glaube ich, dass er gute Chancen hat, dass Hoeneß dann, wenn er wirklich wieder richtig fit ist, dass er da die erste Option vielleicht sogar ist vor Wacken und Mann. Mit Jeff Chabot macht man sicherlich nichts verkehrt. 4,47 Millionen ist der Marktwert. Sonst finde ich ehrlich gesagt die Stuttgarter Spieler für das, was wir bis jetzt von ihnen gesehen haben, alle relativ teuer. Ja, da gibt es jetzt nicht so, dass ich sage, boah, da will ich jetzt unbedingt reingehen zu dem Marktwert. Bin ich im Moment ein bisschen verhalten. Auf der anderen Seite haben wir Hauke Wahl. 10 Punkte in den letzten beiden Spielen. 2,9 Millionen ist der Marktwert. Langsam reingekommen in die Saison. 0 Punkte gegen Borussia Dortmund. Aber danach hat das halt krachen lassen. Da meine ich, könnt ihr noch gut reingehen zu dem Marktwert. Und Sanz im Mittelfeld. Wir haben die Irvine-Position angesprochen. Sanz finde ich bislang sehr stark. Können wir jetzt schwer sagen, wer derjenige ist, der für Irvine vielleicht dann mittelfristig irgendwann weichen muss. Im Moment punktet er ganz okay. 2, 5 und 4. Das waren die Punkteanzahlen, die er bis jetzt geliefert hat. Für 3,17 Millionen würde ich da zumindest für diese Partie nochmal reingehen und dann so ein bisschen die Vibes erspüren. Im nächsten Jahr, ich glaube, St. Pauli wird auch hier das Spiel eng behalten. Ich glaube dann aber zu Hause, dass der VfB Stuttgart sich knapp durchsetzt. Ich habe hier ein 2-1 für den VfB. Ja, mein Tipp ist, St. Pauli bleibt ungeschlagen. Ich gehe auf ein 1-1. Ja, da habe ich auch mitgespielt mit diesem Gedanken. Nächste Partie, erste Partie am Samstagnachmittag und für alle, die so ein bisschen das Wochenende planen, es ist wieder einer dieser Spieltage, an dem wir nur 4 Partien am Samstagnachmittag haben, dafür 3 am Sonntag, also Sonntagabend 19:30, da ist der letzte Anstoß am kommenden Wochenende. Der erste, über den wir sprechen wollen, am Samstagnachmittag, der passiert in Augsburg. Augsburg gegen Mainz 05. Und die Augsburger sind ganz froh, dass die Mainzer kommen, denn das ist der Lieblingsgegner in der Bundesliga. 8 Heimsiege, 26 Heimtore, das ist jeweils die Top-Bilanz des FCA gegen die Clubs in der Bundesliga. Aber Mainz hat 2 der letzten 3 Auswärtsspiele in Augsburg gewonnen. Das ist also eher eine Bilanz, die auf die Historie als auf die letzte Form zurückgeht. Und jetzt kommen die Mainzer mit Nadim Amiri und der ist ein richtiger Augsburg-Spezialist. Der hat mich noch nie gegen den FCA verloren bei 13 Einsätzen in der Bundesliga. 13 Mal gespielt, 10 Mal gewonnen gegen Augsburg, 3 Mal unentschieden. Ja, also gegen keinen anderen Club hat Amiri so oft in der Bundesliga gespielt, ohne zu verlieren. Also kann man auch sagen, kann eigentlich gar nichts schief gehen. Für die Mainzer, du wirst uns mal auf Stand bringen, was die Partie ansonsten zu bieten hat. Jo, also auf Augsburger Seite, da haben wir weiterhin den Ausfall Kade und wahrscheinlich Giannoulis, der wegen einer Muskelverletzung jetzt auch schon gegen St. Pauli gefehlt hat. Leicht fraglich noch Jakic, der musste gegen St. Pauli zur Pause raus, hatte Kehlkopfprobleme, konnte wohl nicht gut atmen, aber es sieht danach aus, als würde er wieder zur Verfügung stehen am Wochenende. Ebenfalls wieder zurück Kevin Schlotterbeck nach muskulären Problemen, jetzt im Mannschaftstraining. Er sagt, es geht ihm gut, dementsprechend ist er auch wieder ein echter Kandidat für die erste Elf auch am Wochenende. Ja, bei Augsburg nach dem perfekten Saisonstart mit Sieg in Freiburg, dann 2 Niederlagen, okay, eine davon gegen Bayern war auch nicht so deutlich, dementsprechend kann man da erstmal jetzt auch nicht, muss man nicht unzufrieden sein. Ich habe auch dieses Spiel gegen St. Pauli gesehen, es war jetzt auch es war eine knappe Geschichte, da nach Führung noch zu verlieren, tat weh, aber auch keine ganz schlechte Performance. Insgesamt ein bitteres Spiel war es vor allen Dingen für Cedric Cesiger, der ersten Elfmeter zum Ausgleich verursacht und dann noch den Ball zum 2-1 unglücklich abgefälscht hat. Dementsprechend viel konnte man ihm nicht vorwerfen. Es war teilweise unglücklich, aber das heißt halt für ihn, Kevin Schlotterbeck sitzt ihm wieder im Nacken. Also das ist eine Position, wo es jetzt auch bald zu einem Wechsel kommen könnte. Schlotterbeck hatte ja auch zuvor eigentlich so ein bisschen die Nase vor ihm. Da müsste man abwarten, wie es da weitergeht. Wer auch wieder da ist, ist Claude Maurice, kam am letzten Mal nach Einwechslung und drängt natürlich in die Startelf. Auch ein Spieler, der vor seiner Verletzung ja wirklich für Furore gesorgt hat. Am ehesten ist jetzt wohl, denke ich, Saad derjenige, der da in der Offensive um seinen Platz zittern muss. Rieder hat direkt getroffen beim Startelf-Einsatz und auch Kölmühe hat schon gut gespielt auf St. Pauli. Daher ist Saad dann derjenige, den ich jetzt am ehesten sehen würde, der, ob er auch schon rausgeht dieses Mal oder dann demnächst, aber Claude Maurice wird irgendwann natürlich wieder von Beginn an spielen. Klar, Jakic, wenn er nicht fit wird, ist Fellhauer der erste Kandidat, der für ihn starten könnte. Und dann muss man noch ein bisschen gucken, wie die linke Außenbahn besetzt wird, denn in Abwesenheit von Giannoulis hat dort zuletzt Rekschbeschei gespielt, der eigentlich ja eher in der Zentrale zu Hause ist. Möglich wäre auch Mats Pedersen, der ist da immerhin, das ist ja seine Position, Linksverteidiger, kann auch sein, dass der reinrückt, war zuletzt nicht so gefragt. Aber das sind so die, ja, das ist eine Position, auf der sich am ehesten die Frage stellt, stellt er da jetzt jemand Positionsfremden nochmal hin oder probiert das mit einem tatsächlichen Linksverteidiger? Oder, ja, linke Außenbahnspieler, sind ja nicht klassische Verteidiger, wenn man dieses System hat wie Augsburg. Auf Mainzer Seite fehlen Dahl und Gleiber und wir haben weiterhin die sehr fraglichen Hollerbach und Lee. Bo Henriksen hat letzte Woche über die beiden gesagt, ich weiß nicht, wie lange das dauert. Ich hoffe, dass sie so schnell wie möglich zurück sind. Wir müssen die nächsten Wochen abwarten. Vielleicht kommen sie in der nächsten Woche zurück, vielleicht die Woche danach. Das war jetzt schon so eine Aussage. Ich habe noch nicht gehört, dass sie zurück sind. Ich denke, es wird, wenn überhaupt, dann vielleicht noch für einen Kaderplatz reichen, für die Startelf sowieso nicht. Vielleicht fallen auch beide nochmal aus. Die Mainzer, ja, eine 0-1-Niederlage knapp gegen Leipzig kassiert. Es bleibt bisher ein schwieriger Saisonstart. 1 Punkt erst auf dem Konto. Das ist nach der starken Vorsaison dann natürlich ärgerlich. Jetzt hat man immerhin Paul Nebel wieder dabei nach seiner Rotsperre. Der dürfte dann entweder Nordin oder Böving aus der Startelf verdrängen. Ein bisschen mehr Angriffspower kann man sich da schon versprechen, wenn Paul Nebel wieder da ist. Ich rechne ansonsten tatsächlich nicht mit weiteren Wechseln. Die Einwechselspieler haben sich auch nicht groß aufgedrängt. Am ehesten vielleicht noch Hansche Olsen. Der kam schon nach 15 Minuten rein gegen für Bell, der akut Platzverweis gefährdet war. Könnte mir aber schon forschen. Ja, dass das so schnell geht. Ja, auch Bo Henriksen hat gesagt, das hat er bisher auch noch nicht gemacht, dass er nach 15 Minuten schon jemanden rausgenommen hat. Ist ärgerlich. Ich denke aber schon, dass Bell jetzt nicht draußen bleibt, sondern dass er dann nochmal starten darf und nicht Hansche Olsen sich dadurch jetzt den Platz erkämpft hat. Aber müssen wir abwarten. Interessant finde ich so einige Spieler. Wenn wir mal bei Augsburg gucken, also Rieder für 5,4 im Moment. Ich glaube, der soll ein wichtiger Faktor werden in der Offensive. Hat da auch direkt das Tor gemacht. Daher kann man mal wagen, auch für den Preis. In der Zentrale Massengo für 3,9 ist gesetzt und punktet bisher auch ziemlich gut. Auch ein Spieler, den ich interessant finde. Schlotterbeck jetzt bei der Rückkehr 2,8 Millionen, könnte eben auch bald wieder in der Startelf stehen. Und dann ja ein bisschen Spekulation, ob jetzt Rekbescheid nochmal spielt für 2,1 oder Pedersen für 380.000. Wenn der reinrückt, hättet ihr einen sehr günstigen Starter. Ist aber eben da eher fraglich. Wir wissen es nicht genau, was sich Sandro Wagner da überlegt. Auf Mainzer Seite, zwei Spieler, die immer gesetzt, die eigentlich ziemlich gesetzt sind. Mvene für 2,9 und Da Costa für 3,2 sind Leute, die ich für den Preis mir holen würde. Das ist eigentlich solide. Da bekommt ihr auf jeden Fall eine gewisse Punktzahl sowieso, auch wenn es jetzt noch gerade nicht läuft. Aber es kann ja wieder besser laufen. Wenn die Mainzer wieder ihre Form finden, dann geht da sogar noch mehr. Und ja, für dieses Spiel, vielleicht ist Norda noch drin, vielleicht auch nicht. Böving oder er, einer von beiden wird wohl spielen, zusammen mit Nebel. Norda im Moment für 2,3 zu haben, kann man sich auch überlegen. Demnächst ist es ja auch wieder so, die Mainzer spielen ja auch international, deswegen wird ein bisschen rotiert, deswegen kommt er auch seine Einsätze. Den auf jeden Fall ist die Frage, in welchem Wettbewerb. Ja, was das Spiel angeht, mein Gefühl sagt mir, dass die Mainzer noch nicht wieder in die Erfolgsspur zurückfinden werden, sondern dass sich Augsburg knapp durchsetzt mit 1-0. Ja, ist auch so ein bisschen mein Gefühl. Ne? Also wir haben ja von Sandro Wagner gelernt, dass im Prinzip der FC Augsburg qualitativ so besetzt ist wie der FC Bayern und dementsprechend glaube ich ja auch an 2-1-Sieg. Sandro Wagner, haben wir gesehen, auch ein Experte darin, mal zwischendurch einen Ball wieder aufs Spielfeld zu befördern, ja. Schnelle Spielausführungen zu verhindern. Also mussten das finde ich übrigens auch interessant, weil ich glaube, letztes Jahr oder vorletzte Saison wurde uns erklärt, dass der Schiedsrichter da gar keinen Handlungsspielraum hat. Das muss rot sein. Auch da, aber da offensichtlich nur gelb. Ja, wurde auch diskutiert. Das Spiel, ich habe, wie man hört, bin ich ja gerade ein bisschen gesundheitlich angeschlagen. Deswegen hatte ich am Wochenende Zeit, mehr Fußball zu gucken, sogar das Spiel St. Pauli gegen Augsburg. Daher auch die Kommentatoren hatten dann ihre Schwierigkeiten. Die sind ja alle noch mit Sandro Wagner Dicke aus der Kommentatorenzeit. Aber auch sie mussten sagen, ja, hat er jetzt Glück gehabt. Eigentlich hätte es dann nicht die gelbe Karte und Ermahnung geben dürfen, sondern man hätte ihn eigentlich dann dafür auch direkt rot zeigen müssen. Ja. Seltsam, ja, aber gut. Was wollen wir sagen? Wird nicht die einzige Schiedsrichtersituation bleiben, über die wir sprechen, noch im weiteren Verlauf. Gut, kommen wir zur nächsten Partie. Der SV Werder Bremen empfängt den SC Freiburg. 4-0 in Gladbach gewonnen. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon erwähnt habe, aber das war der erste Sieg im vierten Pflichtspiel unter Horst Steffen. Auch die Freiburger übrigens, die haben sogar die ersten Punkte überhaupt geholt. Die standen vorher bei 0-3-1 gewonnen gegen Stuttgart, also den ersten Dreier der Saison eingefahren. Und von den letzten 6 Partien gegen Bremen hat Freiburg auch 5 gewonnen, nur eine einzige Niederlage. Das ist also eine sehr, sehr gute Bilanz, aber da muss man sagen, war ein anderes Bremer Team, ja, als jetzt. Ich glaube, das können wir alles aus dem Fenster werfen. In der Vorsaison auswärts 1-0 gewonnen in Bremen und dann zu Hause dieses 5-0, das war der höchste Sieg unter Julian Schuster. Und die Freiburger ja sowas wie eine Filiale, wie eine Bremer Filiale. Sie haben Jan-Niklas Beste, Ehren Dingschi, Maximilian Eggestein, Anthony Jung, Patrick Osterhage, bei dem ich es gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte, dass der auch aus Bremen kommt, und Maximilian Philipp. Gut, hat einen kurzen Leihauftritt, aber immerhin, das sind alle Spieler, die schon mal das Bremer Trikot getragen haben. Schauen wir aufs Personal. Bei Werder fehlen wirklich noch einige Leute. Also natürlich Weiser, Wöber, Demann, Malatini und Pieper, die werden alle noch ausfallen. Gerade also alles Defensivspieler, muss man ja sagen. Also wenn die wirklich mal alle fit sind, kannst du eigentlich mit Achterkette spielen. Vom Personal her wäre das möglich. Ja, vielleicht mal eine Idee auch. Ne? Mal was Neues wagen. Gegen Bayern auf jeden Fall könnt ihr das dann ausprobieren. Wäre möglich. Ja, gut. Ansonsten natürlich, das war ein Befreiungsschlag. Und es ist kurios, wie sehr sich das ganze Stimmungsumfeld eines Clubs durch ein einziges Spiel eigentlich komplett ins Gegenteil drehen kann. Also so viel Euphorie wie nach diesem Spiel gab es in Bremen schon lange nicht mehr. Was aber auch dadurch gefüttert ist, dass man natürlich das Gefühl hat, boah, da stand wirklich nochmal eine ganz andere Qualität auf dem Rasen. Friedel und Stay sind zurückgekehrt nach Verletzungen. Das müssen wir nicht drüber reden, dass das sowieso der Mannschaft enorm hilft. Aber dann gerade ein Cameron Puertas in seinem allerersten Spiel hat mich extrem beeindruckt. Also dieses Mittelfeld mit Lean, Stay und Puertas richtig gut. Und Puertas ist halt auch kein offensiver Mittelfeldspieler, der irgendwie dann in Zweikämpfen sagt, ach, das lasse ich mal die anderen machen. Also gerade auch vor dem 4-0 beispielsweise der Ballgewinn war unheimlich giftig in den Zweikämpfen. Hat mir extrem gut gefallen. Und heimlicher Held für mich aber einer, der gegen Leverkusen auch schon gespielt hat, und das ist Sugawara. Der hat jetzt zweimal 90 Minuten gespielt. Ich glaube, ich habe noch keinen einzigen Fehler von ihm gesehen. Gegen Leverkusen hat er sich vor allen Dingen darauf beschränkt, defensiv alles zuzumachen. Gegen Gladbach hat er auch nach vorne ordentlich angeschoben. Also hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und dann hast du natürlich den Luxus, dann kommt ein Boniface von der Bank, der noch nicht 100% fit wirkt. Ich glaube, das war ganz gut, wie es Horst Steffen gemacht hat. Ein Jinma kommt von der Bank, die zwei in Co-Produktion dann das vierte Tor, was sie richtig gut machen. Könnte mir vorstellen, dass gegen Freiburg trotzdem erstmal Marco Grüll drin bleibt, denn den scheint Horst Steffen sehr zu schätzen. Das wird vor allen Dingen mit seinem Pressingverhalten zu tun haben, weil er wirklich ein unermüdlicher Anläufer ist. Kleiner Nachteil bei Grüll, er ist nicht besonders gut im Fußball spielen. Ja, also das kleiner ist, Nachteil für einen Profifußballspieler eigentlich, ne? Ja, kleiner Nachteil, ja. Also wenn du siehst, was da sonst gezaubert wurde und wie der Ball der Freund war, und beim Grüll hast du das Gefühl gehabt, der hat irgendwie die Skischuhe an. Ja, er hat einen guten Schuss. Also wenn er eine Abschussposition bekommt, die Schusstechnik ist gut, aber so alles, was so mit Passen, Ball annehmen und so, das sind schon echt klare Defizite vorhanden. Also ich denke, es ist eine Frage der Zeit, bis Boniface da vorbeikommt. Ob jetzt gegen Freiburg, weiß ich nicht. Und danach fährt man nach München. Also ich glaube nicht, dass in München ist dann wieder wahrscheinlich eher ein Grüll gefordert. Aber gut, auch interessant, wenn man mit Boniface einen Spieler hat, der vielleicht einfach mal einen Ball abschirmen und halten kann. Ja, sicherlich auch nicht so verkehrt. Ein Bangula muss man noch hervorheben. Vielleicht ist Boniface aber auch so wie Chukwuemeka, so ein Spieler, der einfach auch jetzt einer ist, den man immer nur für 10 bis 20 Minuten bringt. Dann erhöht er die Qualität massiv, aber für mehr reicht es einfach nicht. Das vielleicht. Ja, wir werden sehen. Bangula hat mir richtig gut gefallen. Klar, das Tor macht der klasse, aber auch insgesamt kaum vom Ball zu trennen. Sehr spielfreudig. Und hat das, was Horst Steffen am Anfang kritisiert hat an ihm, nämlich, dass er diese Wege zurück nicht so geht. Ja, das hat er voll umgesetzt, immer wieder geholfen und hatte da auf der Seite Agu und Bangula mit Honorar, also sehr rechtslastig, das Gladbacher Spiel gewesen. Hatten sie alle Füße voll zu tun und das hat er echt ganz gut auch mitgemacht. Also natürlich ist immer die Frage, war Werder jetzt so stark oder Gladbach so schwach? Ich glaube, erste Auskunft wird dann dieses Spiel gegen Freiburg gehen. Generell muss man sagen, man muss halt auch immer mal ein bisschen abwarten, ein bisschen Geduld haben. Ja, Tim, wie ich das immer gesagt habe, lass den Clemens Fritz doch mal in Ruhe arbeiten. Ja, das ist ja das, was ich hier gepredigt habe die letzten Monate. Du warst immer sein stärkster Verteidiger. Ja. Lass ihn mal in Ruhe arbeiten und dann, wenn die Transferphase dann zu Ende ist, dann gucken wir mal. Da müssen sich einige Kritiker von Clemens Fritz wahrscheinlich dann entschuldigen. Gut, dass ich nicht dazugehört habe. Nee, auf keinen Fall. Ja. Naja. Auf der anderen Seite bei den Freiburgern sehr bitter, sehr unnötig, dass Mansambi fehlt, weil der wirklich auch ähnlich, ich sag mal, der Freiburger Usohn ist. Mansambi letztes Jahr ja schon häufiger in der Startelf gestanden, nicht so auffällig gespielt wie jetzt. Eigentlich nicht mehr wegzudenken. Aus dieser Mannschaft holt sich dann eine sehr dämliche rote Karte ab, in der Nachspielzeit noch. Gegner den Knöchel wegflexen. Mittelgute Idee, zwei Spiele gesperrt. Ja, Tre sowieso, der ist noch verletzt raus, ansonsten alle an Bord bei den Freiburgern, für die dieser Erfolg gegen Stuttgart extrem wichtig war, um nicht so ein ganz schlechtes Fahrwasser zu geraten. Wer rausgestochen ist nach Einwechslung, natürlich Matanovic, ganz interessant, dass Julian Schuster gesagt hat, er sollte eigentlich gar nicht in den Kader, weil er war noch nicht bereit nach längerer Verletzung. Da war aber im Training so abschlusssicher, dass er gesagt hat, das brauchen wir. Und hat man dann auch im Spiel gesehen. Also dieses Tor, was er macht, Das ist schon richtig, richtig große Klasse. Das erste, zweite war ja ein Elfmeter. Gut, können auch nicht alle Stürmer, Tim, Elfmeter sicher verwandeln, hat er gemacht. Das, ja. Hört man so. Ja. Und dementsprechend glaube ich auch, dass Matanovic im Prinzip derjenige ist, der für Mansambi reinkommt. Dann kann Höhler eine Position zurück. Oder aber auch Suzuki rückt ins Team und Höhler wäre dann draußen, glaube ich aber erstmal nicht dran. Ja. Heißt auch, auf der rechten Seite, es ist Niklas beste Season. Ja. Ganz schwere Zeiten für Dingschi, aus meiner Sicht. Weil Scherhand, der ist dann auch eingewechselt worden. Der kratzt so ein bisschen vielleicht an der Grifo-Position. Scherhand überzeugt nach Einwechslung und Dingschi ist einfach, das funktioniert irgendwie nicht so richtig gut in Freiburg. Bin ich mich jetzt nämlich auch gefragt. Grifo, ist es langsam, muss er langsam zittern? Es ist ja sonst immer gesetzt gewesen, aber bisher noch nicht so seine Saison. Also, ja, nee, noch überhaupt nicht seine Saison. Ich würde auch vermuten, dass Scherhand mindestens einmal noch Joker bleibt und Grifo bleibt drin, aber ja, 100% sicher kann man sich nicht sein. Ich glaube, wovon wir ausgehen können, ist, dass links in der Viererkette Makengo auf jeden Fall erstmal Günther verdrängt hat. Ja, also er kam jetzt rein gegen Stuttgart, hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Ich denke, der bleibt auf jeden Fall drin. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Auf Bremer Seite Niklas Stark, 2,32. Bisschen vergessener Mann, natürlich scheiß Punkteschnitt, weil er eben diesen Platzverweis gegen Leverkusen auch drin hat. Aber grundsätzlich ein solider Comunio-Spieler und es würde mich überraschen, wenn er nicht sofort wieder reinrückt. Ja, und wie gesagt, ich gehe davon aus, dass Koulibaly auf die Bank muss. Puertas, 5,76 Millionen. 5 Punkte hat er ohne Torbeteiligung in Gladbach schon gemacht. Das ist ein sehr verheißungsvoller Start, vor allen Dingen, weil ich glaube, dass die eine oder andere Torbeteiligung bei ihm auf jeden Fall auch dazukommen wird. Und Bangula, 6,46 Millionen. Da habe ich mein Money, wo mein Maus ist, hingetan bei Bangula. Ich habe ihn in der Podcast-Liga für 7,6 Millionen geholt. Zweithöchstes Gebot war knapp über 7. Also ich habe ordentlich überbezahlt. Ich wollte ihn aber unbedingt haben, weil ich glaube wirklich an seine Qualität. Und ich könnte mir vorstellen, wenn es so einigermaßen so weitergeht, wie er das in Gladbach gezeigt hat, dann ist er auch schnell in ganz anderen Sphären. Und dann ist 7,6 nicht zu viel dafür. Ja, ist natürlich immer ein bisschen mit einem Vertrauensvorschuss verbunden. Ich hoffe, das wird er direkt zurückzahlen. Am Samstag auf Freiburger Seite, Matanovic ist schon hochgegangen auf 5,9 Millionen, trotzdem für einen Stürmer. Und ich sag mal so, er hat durchaus jetzt angedeutet, dass er derjenige ist, der dieses Vakuum vorne auf der 9 wirklich füllen kann. Lukas Höhler hatte jetzt längere Zeit da seine Chance zu nutzen. Ich finde, er hat es nicht wirklich gemacht und vielleicht ist auch Höhler einfach stärker, wenn er hinter einem Spieler, wenn er nicht derjenige ist, auf den sich alles konzentriert. Deswegen habe ich Höhler hier durchaus auch noch als Kaufempfehlung drin für 3,8 Millionen. Ich glaube, er bleibt in Bremen drin und das könnte eine ganz gute Verbindung sein. Und dass Höhler hier dann auch, was wir von ihm schon gesehen haben, sehr guter Comunio-Spieler ist. In dieser Saison klappt es einfach noch nicht so bei ihm. Gut, und dann kommen wir zum Tipp. Ich würde jetzt wirklich dieses 4-0 in Gladbach nicht überbewerten wollen. Also man muss jetzt nicht direkt völlig durchdrehen und deswegen bleibe ich auch beim Tipp ein bisschen konservativ und ich sage, es gibt ein 9-0. Ja, klar, ist ja der wahrscheinlichste Fall, ja, was den Ausgang dieses Spiels angeht. Ja. Ich bin ein bisschen unrealistischer unterwegs. Ja. Ich glaube, es gibt nur ein Unentschieden. Mhm. Ich sage, es wird ein 2-2. Okay. Und einen Nachtrag habe ich an dieser Stelle noch. Und zwar ist gerade reingekommen, dass Niklas Stark derzeit mit dem Training aussetzen muss. Jetzt haben wir das in der Hörerfrage natürlich schon relativ klar behandelt, dass man Koulibaly abstoßen muss. Ich würde jetzt an dieser Stelle sagen, vielleicht warten wir das doch erstmal ab, wie es gesundheitlich aussieht bei Niklas Stark. Denn klar ist, sollte Niklas Stark ausfallen, dann ist Koulibaly derjenige, der ihn, wie schon in Gladbach, ersetzen wird. Ja, also das ist im Moment, Stand jetzt, Mittwochmittag, unklar, wie es mit Stark aussieht, ist mir neu, dass er angeschlagen ist, aber ist natürlich was man in der Woche im Auge haben muss. Kommen wir von einem Nordclub zum anderen. Bei dem sieht es ein bisschen anders aus. Ja, HSV empfängt den ersten FC Heidenheim. Und die Heidenheimer erstmals im Profifußball überhaupt nach 3 Spieltagen noch ohne Punkt. Das ist ihnen zuvor noch nie passiert. Jetzt reisen sie nach Hamburg. HSV neben Mönchengladbach das einzige Team, was noch überhaupt kein Tor geschossen hat. Und beide Mannschaften, das haben in dieser Saison noch keine einzige Großchance herausgespielt. Und es ist auch so, Bangula hat ja in Gladbach gesagt, wenn du nicht schießt, kannst du auch nicht treffen, so übersetzt gesagt. Und ich sag mal so, da liegt vielleicht auch die Erklärung, dass es offensiv ein bisschen hakt. Heidenheim, ligaweit die wenigsten Torschüsse abgegeben, nämlich erst 18. Und dann folgt der HSV, zweitwenigste Torschüsse mit 21. Wobei man natürlich sagen muss, wenn man ein Auswärtsspiel in München drin hat, in den ersten 3 Partien, dass das vielleicht diese Statistik auch noch ein bisschen verfälscht. Ja, das vielleicht zur Ehrrettung des HSV. Ansonsten stimmst du uns mal ein auf diese Partie, der, ich würde schon sagen, nach den Eindrücken der ersten 3 Spieltage Top-Favoriten auf die direkten Abstiegsplätze. Ja, HSV enttäuscht da ein bisschen, das stimmt. Wir hatten vor der Saison darüber geredet, da hatte ich sie eigentlich, ich fand, dass sie personell das gut gemacht haben und war davon ausgegangen, dass es ein recht klarer Klassenerhalt für Hamburg wird. Bisher sieht es nicht danach aus. Schauen wir mal. Es klappt auch noch nicht alles personell. Wir haben Paulsen, der wahrscheinlich eher die Hoffnung war, dass es in der Spitze jemand wird, der ein wichtiger Faktor ist. Bisher kann er noch nicht mithelfen, hat Oberschenkelprobleme, ist auch erneut sehr fraglich. Wahrscheinlich wird er fehlen. Ebenfalls fraglich Toruna Riga. Er fehlte gegen die Bayern mit Achillessehnenproblemen. Unter der Woche teilweise mit dem Team trainiert. Ein bisschen unklar, ob es reicht. Noch leicht fraglich, aber mit den wohl besten Comeback-Chancen ausgestattet, Jean-Luc Dompé. Der ist nach Sprunggelenksverletzung wieder fast bei 100%, kann sogar für die Startelf reichen, vielleicht auch die Bank, das muss man noch abwarten. Ein bisschen schwer vorherzusagen, ja, es war halt so ein Spiel, ne, hat der HSV gegen Bayern, das kennt man ja in der Vergangenheit, das war schon oft eine deutliche Geschichte, auch diesmal wieder. Da sahen dann auch quasi alle Spieler der Hamburger schlecht aus, daher ist schwer vorherzusagen, wie jetzt die Startelf gegen Heidenheim aussehen wird. Sollte Toruna Riga fit werden, dann wird er wohl beginnen. Ansonsten ist noch die Frage, ob neben Omari und Vuskovic erneut Sumohoro oder der zur Pause für ihn eingewechselte Fadli in der Dreierkette starten wird. Dann gibt es noch weitere Optionen auf rechts, zum Beispiel Gocholaischwili, der in die Startelf zurückkehren könnte. In der Offensive auch Glatzel und Ryan Philippe, die wahrscheinlichsten Ersatzkandidaten für Rössing, Lelisit und Königsdörfer oder eben Dompe, wenn er fit ist für die Startelf. Wenn es reicht, dann beginnt er natürlich auf links außen, ansonsten von der Bank. Und dann muss man noch warten, Lokonga hat man ja auch eigentlich geholt als jemand, der eine wichtige Option im Mittelfeld werden soll. Bisher müssten sie ihn langsam ranführen, ein bisschen Rückstand aufholen. Mal schauen, es kann auch jederzeit passieren, dass er dann mal gerade nach so einem Spiel jetzt im Mittelfeld auftaucht. Irgendwann sollte er auf jeden Fall starten, dafür hat man ihn geholt, nicht um auf der Bank zu sitzen. Bei Heidenheim, da fehlt Zivzivace, 3 Spiele Sperre, Rotsperre kassiert durch einen Foul im Spiel gegen den BVB, das ziemlich unnötig war. Danke, gerade übrigens, weil er ist in meinem Team gewesen. Ich habe ihn direkt Rage gesellt danach. Ja, ärgerlich, Ebenso ärgerlich, Paccarada beim ersten Startelf-Einsatz sich direkt das Kreuzband gerissen, fällt also bis ins neue Jahr aus, auch sehr bitter. Und dann haben wir noch weiterhin Feller, Rottweiler und Pieringer, die noch nicht wieder dabei sein werden. Wir haben es angesprochen, das Spiel gegen Dortmund, Heidenheim grundsätzlich ein unangenehmer Gegner, haben sie auch da wieder gezeigt. Gerade eben der BVB tut sich da ja oft schwer, aber es hat eben geholfen, dass sich Heidenheim dann durch Zivzivace schon nach 22 Minuten selbst geschwächt hat. Dann eben 3. Niederlage im 3. Spiel. Am Ende ist es geworden, der bittere Ausfall von Paccarada. Also im Moment läuft vieles überhaupt nicht in Heidenheim. Mal schauen, was jetzt personell passiert für die beiden auf jeden Fall, die ausfallen. Es ist so, dass Föhrenbach, der beim letzten Mal Paccarada ersetzt hat, auch diesmal starten dürfte. Dann haben wir im Mittelfeld noch Dorsch als Kandidaten, der auch mal Kerber verdrängen könnte. Und vorne ist klar, im Moment hat Kaufmann die Nase vorn nach der Zivzivace-Sperre, weil Pieringer noch nicht wieder fit ist. Und dann ist die Frage, ob man noch ein paar andere Sachen probiert. Also Conte ist auch ein Startelf-Kandidat auf Außen oder es gibt mal wieder einen Wechsel zur Dreierkette. Dann wäre Siersleben derjenige, der reinkommen würde, neben Mainka und Gimba. ja, ist die Frage, ob schon der Moment erreicht ist, dass man es wieder mit einem anderen System probiert oder ob man es erstmal nochmal weiterhin, Frank Schmidt sagt, wir gehen jetzt erstmal weiterhin so vor wie bisher. Ja, gegen HSV kann man das vielleicht schon noch probieren. Ich finde, ja, Philippe ist jemand, den man wagen könnte für 1,8, sollte Dompé noch nicht wieder so weit sein. Es ist ja gegen Heidenheim dann schon interessant, sich da HSV-Offensivspieler mal zu holen. Ansonsten, ja, Dompé für 3,3 kann man auf jeden Fall machen. Der wird auch dann, wenn er wieder regelmäßig spielt, auch seine Punkte machen. Und ja, Lokonga habe ich erwähnt, 2,8 Millionen im Moment. Irgendwann wird er reinrücken, vielleicht ja schon jetzt. Dann wäre es ganz praktisch gegen diesen Gegner. Umgekehrt kann man es aber genauso sehen. Gegen den Gegner HSV kann man auch auf Heidenheimer setzen. Kaufmann jetzt für 1,6 ein guter Zeitpunkt, um es mit ihm zu probieren. Föhrenbach 1,0 mit hohen Startelf-Aussichten für die nächste Zeit. Und auch Dorsch für 1,3. Auf Dauer eigentlich ja jemand, der mehr kann als bisher gezeigt. Daher auch kann man auch mal probieren, wenn man denn glaubt, Heidenheimer helfen einem weiter. Ja, schauen wir mal, wie es ausgeht. Wir haben es gehört, beide nicht besonders offensiv stark, aber ich sage jetzt mal, in dem Heimspiel murmelt der HSV einen rein und gewinnt 1-0. Ja, ich glaube einfach, das Spiel hat so sehr 0-0 drüber stehen, dass es am Ende vielleicht auch 0-0 ausgeht. Ja, das ist auf jeden Fall mein möglich. Tipp. Ja. Ja, möchte ich nicht ausschließen. Gut, letzte Partie am Samstagnachmittag. Die TSG Hoffenheim empfängt den FC Bayern München und die Münchner mal wieder auf Rekordkurs. 3 Siege, 14-2 Tore. Das ist die zweitbeste Zwischenbilanz zu diesem Zeitraum. 15-1 Tore. Das ist der Rekord nach 3 Spieltagen. Das war 2022 der Fall. Jetzt geht's nach Hoffenheim und die haben gut eingekauft beziehungsweise gut zurückgeholt, wenn man so will, denn für keinen anderen Bundesligisten gab es schon so viele Tore von Neuzugängen, 5 an der Zahl, 3 davon gehen aufs Konto von Fisnik Aslani, 2-mal hat Tim Lemperle getroffen, das funktioniert also richtig gut mit dem neuen Sturmduo. Jetzt hat man aber vor allen Dingen defensiv natürlich eine Aufgabe zu bewältigen gegen die Bayern, denn die haben saisonübergreifend in den letzten 5 Auswärtsspielen in der Bundesliga immer mindestens 3 Tore erzielt. Das ist jetzt schon eingestellter Bundesliga-Rekord, also 3 Treffer im Kraichgau und es wäre alleiniger Bundesliga-Rekord, was die Auswärtsbilanz angeht für die Bayern. Schauen wir aufs Personal bei der TSG. Logic, Machida und Gendry, die fallen alle 3 aus. Ansonsten sind oder sollten zumindest Stand jetzt alle an Bord sein. Der Auftritt bei Union Berlin war durchaus überzeugend, gerade offensiv. Deswegen können wir es auch relativ schnell machen, was das Hoffenheimer Personal angeht. Ich glaube, an der Startelf dürfte sich gegen die Bayern nichts ändern. Es sei denn, wir haben eben über eine mögliche Achterkette bei Werder, wenn alle Verletzten zurückkommen, spekuliert. Manchmal machen das ja Trainer so, dass sie spielen jetzt eigentlich immer ein 4-4-2 und jetzt geht's gegen die Bayern und dann wollen sie auf einmal, weiß ich nicht, ein 5-4-1 ja, spielen oder sowas. Ja, sowas ist natürlich immer möglich. Ich glaube es jetzt erstmal nicht. Frage natürlich ist, wie interessant sind die Hoffenheim-Spieler, wenn es gegen die Bayern geht? Sicherlich weniger interessant als generell. Natürlich, du hast auch Aslani angesprochen, als es um Alternativen für Usun ging. Ich finde auch, er macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Langfristig kann man das, also die 12 Millionen oder was, die ja jetzt steht, langfristig gehen. Ich würde mir schwer tun, das jetzt vor diesem Spiel zu investieren. Ja, weil die Bayern machen auf mich eigentlich einen ganz stabilen Eindruck. Im Moment, aber klar, Aslani, Lemperle, das sieht richtig gut aus, was Hoffenheim im Moment vorne zu bieten hat. Auf der anderen Seite bei den Bayern, Musiala, Davis und Ito, das sind diejenigen, die raus sind. Ganz interessant, bei Rafael Guerreiro gab es im Prinzip schon, ich glaube Montag, die Meldung, dass er raus ist fürs Hoffenheim-Spiel. Und jetzt hat Kompany das so ein bisschen zurückgeholt wieder. Man muss sehen, wann er wieder zurückkehrt nach Bauchmuskelverletzung. Ich gehe davon aus, dass er nicht mit dabei ist. Aber es ist jetzt nicht völlig ausgeschlossen, dass er zumindest im Kader steht in Hoffenheim. Mittwoch, Mittag, Zeit der Aufnahme am Abend, das Spiel gegen Chelsea. Da könnte natürlich noch ein bisschen personell was passieren, wenn der eine oder andere da eine Blessur davonträgt. Ich glaube erstmal nicht daran, dass wir am Wochenende besonders viel Rotation sehen, trotz des Chelsea-Spiels, weil eben in der nächsten Woche, wir haben diese Woche haben wir exklusiv die Champions League, nächste Woche haben wir exklusiv die Europa League. Dementsprechend die Bayern ohne englische Woche. Und deswegen glaube ich einfach, dass Kompanie, der sowieso weniger wechselt, als es viele andere Bayern-Trainer in der jüngeren Vergangenheit getan haben, glaube ich erstmal dran, dass er nicht rotiert. Was ich mir sehr gut vorstellen könnte, Nebenmann von Kimmich, ja, der heute spielt, spielt dann am Wochenende nicht. Also entweder spielt heute Goretzka und am Wochenende Pavlovic oder umgekehrt. Ja, das wäre so ein bisschen meine Prognose. Vielleicht bekommt auch mal Gnabry eine Pause, der aber eigentlich sehr, sehr gut drauf ist, aber das ist die einzige Position. Also ich glaube, Diaz, Olise, Kane, kann ich mir nicht vorstellen, dass da jetzt schon bei einem Auswärtsspiel in Hoffenheim, die auch gut in die Saison gestartet sind, gewechselt wird. Ja, also könnt ihr noch relativ entspannt sein, wenn ihr zu den Leuten gehört, die eine der Premium-Optionen der Bayern im Kader haben. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Bei Hoffenheim auf jeden Fall Bernardo, 4,28. Hat in der Vergangenheit schon gezeigt, wie stark er bei Comunio sein kann. Hat jetzt 7 Punkte im Auswärtsspiel bei Union gemacht. Das ja, unterstreicht nochmal, was er liefern kann. Da würde ich durchaus reingehen. Vorsichtig natürlich, was den Einsatz jetzt am Wochenende angeht. Das ist bei Hoffenheim-Spielern jetzt der Nachteil. Gilt auch für Haidari. Innenverteidiger 2,42 Millionen hat sich den Stammplatz gesichert neben Ranac und hat in seinem ersten Spiel von Beginn an direkt 5 Punkte gemacht. Ja, also das ist durchaus verheißungsvoller Start. Natürlich ein Spiel können wir jetzt nicht ranziehen und sagen, er macht jetzt immer 5 Punkte. Aber immerhin, sie haben ja auch 2 Gegentreffer kassiert bei Union Berlin. Wenn du dann als Innenverteidiger trotzdem 5 Punkte machst, hast du sicherlich einiges gut gemacht. Auf der anderen Seite, Goretzka finde ich interessant für den Fall, dass Pavlovic gegen Chelsea startet. 6,93 Millionen ist da noch ein überschaubarer Marktwert, wo ich unabhängig vom Chelsea-Spiel reingehen würde. Das ist Konrad Leimer, 5,42 Millionen. Hat 8 Punkte gemacht gegen den HSV. Der wird immer mal wieder auch Spiele mit richtig guten Punkten drin haben. Vor allen Dingen ist er mittlerweile bei Comunio auch als Abwehrspieler und nicht mehr als Mittelfeldspieler gelistet. Das finde ich dann so, wo habe ich ihn in meinem Team eingesetzt. Was bekommt er auch zum Beispiel für Punkte, wenn er mal ein Tor schießt, ist mir das wesentlich lieber. Deswegen Leimer für 5,42 Millionen kann man auch sehr gut machen. Und ich glaube, 2-4 war das Ergebnis bei Union gegen die TSG. Das tippe ich auch hier wieder. Also ein 4-2 Bayern Auswärtssieg in Hoffenheim. Ja, bin ich nicht weit weg. Ich sage ein Tor weniger bei Hoffenheim. 1-4. Okay. Und dann kommen wir zum Topspiel. Und es ist relativ früh offensichtlich den Spieltagsplanern klar geworden, dass der erste FC Köln eine Mannschaft ist, die man in diesem Jahr auf dem Zettel haben muss. Ne? Der FC darf direkt Samstag 18:30 dran. In Leipzig und erstmals seit 2016 die Kölner übrigens mit 7 Punkten aus den ersten 3 Spieltagen damals unter Peter Stöger und am Ende ging es bis in den Europapokal. Ja, ich denke, der Rest der Geschichte ist im Prinzip damit vorgezeichnet. Allerdings, man müsste dafür, damit es so richtig nach oben geht, müsste man eine unglaubliche Leipziger Serie brechen. Die haben nämlich noch nie gegen einen Aufsteiger verloren. Machen wir jedes Mal, wenn die gegen einen Aufsteiger spielen. Holen wir das hervor. Mittlerweile sind es 36 Partien gegen Aufsteiger. Von RB Leipzig 31 Siege, 5 Remis. Ja, es ist an der Zeit, sage ich meinen Kölner Freunden, ja, diese Serie mal zu brechen. Sowieso außergewöhnlicher Kölner Start. Erstmals seit 8 Jahren, dass ein Aufsteiger nach den ersten 3 Spieltagen schon 7 Punkte auf dem Konto hat. Also das ist wirklich richtig, richtig außergewöhnlich, was in Köln passiert im Moment. Schauen wir aufs Personal. Bei den Leipzigern fehlen Schlager, Nusa, Henrichs und Haidara. Bei Schlager gab es jetzt schon eine relativ genaue Prognose. Also man hofft, dass er, oder man geht davon aus, dass er in der Länderspielpause zurückkehrt. Das heißt, er verpasst jetzt voraussichtlich 3 Partien. Bei Nusa, der hat sich den Unterarm gebrochen. Da muss man jetzt abwarten, wann er denn dann wieder zur Verfügung steht. Da passt es den Leipzigern eigentlich nicht so gut, dass Bakayoko derzeit mit einem Infekt mit dem Training aussetzt und fraglich ist für die Partie gegen den FC am Wochenende, weil dann hat man natürlich mit Schlager und Nusa, die in der Startelf, genauso wie Bakayoko, die in der Startelf standen, wären es dann drei Spieler aus der Startelf in Mainz, die ausfallen würden. Auswärtssieg in Mainz, wichtig für die Leipziger, da hat man jetzt kein Offensivspektakel geliefert, aber man hat auch sehr wenig zugelassen in der Defensive. Jetzt muss Ole Werner sein Team ein bisschen umbauen, eben Schlager, einer der zentralen Spieler von ihm, der auch wirklich bis zu seiner Verletzung einen guten Auftritt hingelegt hat in Mainz. Für ihn dürfte Bansusi reinrücken in die Startelf. Ich denke mal, dass für Nusa Diamant hineinkommt ins Team. Und dann ist eben die Frage, was passiert, wenn Bakayoko jetzt wirklich auch noch ausfällt? Dann könnte wirklich Harder beginnen, bei dem ich ja erstmal skeptisch bin, ob er als Kaderspieler von Sporting Lissabon sofort das Tempo in der Bundesliga so mitgehen kann. Wir werden sehen. Es gab schon einen Spotify-Kommentar, der gesagt hat, ist eine absolute Rakete. Also werden wir sehen, ob er dann vielleicht seine Möglichkeit bekommt. Aber ich glaube, dafür müsste wirklich dann auch Bakayoko ausfallen, neben den bereits angesprochenen Nusa und Schlager. Auf der anderen Seite beim FC, da hat sich Vandenberg eine Schulter-Eckgelenksverletzung zugezogen beim Auswärtsspiel in Wolfsburg. Etwa 8 Wochen Ausfall ist die erste Prognose, die ich gesehen habe dazu. Das ist natürlich ein Brett. Luca Kilian hat jetzt nicht unbedingt eine Rolle gespielt. Ich weiß nicht, ob es letzte Woche schon ein Thema war, dass er sich erneut das Kreuzband gerissen hat. Ich glaube, 3. Kreuzbandriss innerhalb von 18 Monaten, das ist natürlich wirklich, wirklich bitter. Ansonsten sind beim FC alle an Bord. Auftritt in Wolfsburg war sehr ordentlich. Und ich muss sagen, jetzt kommen wir dazu. Ich habe gesagt, es ist nicht die einzige Schiedsrichtersituation, über die wir sprechen wollen. Das Ding mit Sandro Wagner in Wolfsburg. Ich habe mich extrem über den Videoassistenten geärgert und finde es auch komisch, dass das irgendwie nirgendwo ausgegriffen wird. Wer es nicht gesehen hat, es gibt vor dem 1:1 der Wolfsburger gibt es Kölner Proteste, Tor wird überprüft. Da ist Hübers geschoben worden, leicht geschoben worden von hinten. Bei einem Freistoß hat sich fallen gelassen, wollte den Freistoß, den hat er nicht bekommen. VAR hat gesagt, nö, müssen wir nicht machen. Das Tor kann so zählen. War ich absolut dabei zu sagen, das finde ich richtig. Dann erzielt Bülter das vermeintliche 2:1 für den FC. Da gibt es eine Szene, ich weiß nicht, ob es Arnold war, irgendwer wird von Schmied leicht geschoben, lässt sich fallen, will den Freischuss haben und an der Stelle greift der Videoassistent ein, schickt den Schiedsrichter raus und Dankert sagt, nee, das Tor können wir wegen dem Stoßen nicht zählen lassen. Ja? Also mich ärgert sowas schon extrem, wenn das an zwei unterschiedlichen Spielorten unterschiedlich gehandhabt wird, weil das ist gerade eine, also da muss man halt eine Einheitlichkeit drin haben. Die Entscheidung für sich ist vertretbar. Das ist ja auch das Problem. Deswegen wird auch in der Nachschau das gar nicht so thematisiert. Was halt nicht geht, ist in ein und demselben Spiel zwei sehr, sehr ähnliche Szenen einfach unterschiedlich zu bewerten. Also da fehlt mir, muss ich echt sagen, fehlt mir jegliches Verständnis. Für mich ist das ein und dieselbe Szene. Es gibt jeweils einen Schubser, der Spieler muss jeweils nicht fallen, macht das aber. Und einmal wird das dann so gravierend gesehen, dass man sagen muss, ja, das müssen wir uns nochmal anschauen. Und beim anderen wird gesagt, nee, passt schon. Absolut zustimmen. Einheitlichkeit muss schon sein. Ja. Da fällt mir auch noch ein Beispiel ein. Das war jetzt nicht aus dem gleichen Spiel, aber ich habe jetzt vergessen, am Freitagabend bei Leverkusen gegen Frankfurt, wer es war. Aber da war jemand, ich weiß nicht mehr, wie oft er abgewunken hat in Richtung Dennis Aitekin. Ja. Theat war es, glaube ich. Ne? Er hat viel Theat gemacht. Ja. 4 oder 5 Mal, aber so richtig, also noch stärkeres Abwinken über die Schiri-Entscheidung habe ich selten gesehen. Ja. Da erinnere ich mich dann immer gerne zurück, wie damals Dennis Aitekin Moda Hood für ein leichtes Abwinken beim BVB vom Feld geschickt hat und danach dann ihm alles egal war, was mit dem Abwinken zustande war. Ja. Aber ja, das sind auch so Entscheidungen, über die kann man sich dann aufregen. Also meiner Meinung nach hätte das auch nach dem Spiel, aber klar, dann geht es 3-3 aus, dann denkst du auch wieder, auch irgendwie ist okay, aber das finde ich einfach, ist nicht akzeptabel. Völlig inakzeptabel für mich. Ich würde einfach mal sagen, die sollen mal eine Erklärung machen, warum sie beim einen eingreifen und beim anderen nicht. Ja, also wo ist der Alex Feuer her? Ja, den setzt ja auch keiner die Pistole auf. Ich habe im Kicker geguckt, da hat der Schiedsrichter, wird das überhaupt nicht thematisieren. Christian Dank hat eine Note 3 und wie Dings hätte, aber Entscheidung ist vertretbar. Das ist halt genau diese Chose. Ja, ich will halt nicht, dass eine Entscheidung vertretbar ist, sondern es geht halt darum, dass du eine Linie hast, die du auf beiden Seiten durchziehst für so ein Spiel. Und das war halt überhaupt nicht gegeben. Ja, das fand ich schwierig. So, kommen wir aber jetzt wieder zum nächsten Wochenende zurück. Ausfall von Vandenberg heißt, es ist eine Planstelle frei in der Kölner Startelf, wobei ja Kwasniok sehr deutlich gesagt hat, und das sieht man ja auch bis jetzt, dass es bei ihm im Prinzip keine Stammelf gibt, sondern er sein Team so ein bisschen drauf einstellt, wie sieht der Gegner aus. Ja, wie stelle ich mir das vor? So hat Luca Waldschmidt beispielsweise in Wolfsburg dann begonnen, wo man jetzt im Vorfeld nicht unbedingt drauf gekommen wäre, dass der derjenige ist, der jetzt reinrückt. Also er hat dann wieder auf Dreierkette umgestellt, nachdem er gegen Freiburg auf Viererkette gespielt hat. So kam Schmid wieder rein. Ja, also es ist wirklich so, klar hat er ein paar Anker, ja, also ein Hübi, Martel, ja, das sind die drinbleiben, auch außen, Lund und Sebulonsen. Da hat er nicht dran gerüttelt, Thielmann, Kaminski, Bülter. Ja, aber dann ist es doch so ein bisschen Bewegung drin, in dem was passieren kann. Deswegen können wir auch nicht sagen, ja, es könnte jetzt zum Beispiel ein Cenk Özkasar reinkommen in die Dreierkette, ja, und für eben Vandenberg, sondern es kann auch sein, dass einfach wieder mit einer Viererkette gespielt wird. Kraus beispielsweise auch jemand, der schon in der Dreierkette gespielt ist, hat. Für den FC, der wäre auch ein Kandidat, der reinrückt. Im Mittelfeld glaube ich, dass Johannesson wieder in die Startelf rückt. Der war ja angeschlagen vor dem Wolfsburg-Spiel, kam dann rein, hat dann getroffen, macht sowieso einen guten Eindruck beim FC. Ja, ich gehe davon aus, dass er wieder reinrückt. Entweder eben für Vandenberg oder auch für Waldschmidt. Husin Basic wäre ein weiterer Kandidat, der reinkommt. Also es ist im Moment nicht ganz so leicht beim FC. Und ich glaube auch, dass wir immer so 2-3 Wechsel, wenn Kwasniok das so durchzieht, können wir von Spiel zu Spiel erwarten, auch wenn das Team irgendwie gut gespielt hat. Aber wenn dann die Voraussetzungen im nächsten Spiel wieder andere sind, in Leipzig will er anders spielen vielleicht als in Wolfsburg, sehen wir auch andere Spieler. Einen, den wir noch hervorheben müssen, das ist Said El Mala, der wieder mal als Joker absolut überzeugt hat. Ich glaube aber trotzdem, dass er erstmal bei dieser Joker-Rolle bleibt. Das scheint mir auch sehr gut zu liegen. Dann, wenn die Abwehr schon so ein bisschen müde ist, reinzukommen, dann für Alarm zu sorgen, tolle Dribblings, Tor vorbereitet. Ich glaube trotzdem erstmal keinen Platz in der Startelf für El Mala. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Auf Leipziger Seite Luke Heber, 4,27 Millionen, zuletzt 8 Punkte gemacht in Mainz. Natürlich gesetzt, also Orban, Luke Heber, das ist das Innenverteidigerpaar bei den Leipzigern. Das finde ich ist noch ein sehr guter Preis für Luke Heber. Da kann man reingehen. David Raum für 6,8 Millionen, finde ich, kann man auch noch machen. Hat ein großes Punktepotenzial. Der Schnitt sieht noch nicht so geil aus, weil natürlich auch, wenn du zum Auftakt 0-6 in München verlierst, da wirst du als Abwehrspieler nicht unheimlich viele Punkte machen. Ja, aber ich glaube, dass wir von ihm noch sehr gute Spiele sehen werden. Und wen ich spannend finde, ist Diamant, 5,64 Millionen, eben durch die Nusa-Verletzung, jemand, der davon relativ sicher profitiert. Einfach mal gucken, was passiert. Bis jetzt hat er noch nicht wirklich gut gepunktet, hat aber eben auch noch nicht so viele Einsatzminuten und Einsätze gesammelt. Auf Kölner Seite Jan Thielmann für 5,25 Millionen. Ihn finde ich sehr auffällig. In jedem Spiel 20 Punkte aus 3 Spielen. Wird immer mal wieder von den Kollegen aus den voraussichtlichen Aufstellungen rausgeschrieben. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass Kwasniok lobt ihn immer wieder, wie wichtig er auch emotional für diese Mannschaft ist. Ich sehe Thielmann eigentlich weniger als Wackelkandidat. Haben wir noch nicht gesehen, dass er einer derjenigen ist, der dann auf die Bank muss beim FC. Kaminski, der hat mittlerweile zwar seinen Preis von 8,31 Millionen, ich finde, kann man trotzdem noch machen. Also wirklich richtig, richtig gut und spielt halt mehr oder weniger so einen verkappten Stürmer. Beim FC ist im Mittelfeld gelistet, macht dann sicherlich das eine oder andere Tor auch in der Saison. Kaminski, finde ich, auch für den Preis ist jetzt nicht so ein Smash, dass du sagst, musst du unbedingt holen. Weil natürlich auch ein gewisses Risiko, dass es beim FC auch mal wieder schwierigere Phasen gibt. Ja, aber grundsätzlich, glaube ich, kann man das schon machen, weil ich den Kölnern noch zutraue, in Leipzig was zu holen. Leider nicht die Serie zu brechen, aber immerhin mit einem 1:1 nach Hause zu fahren. Ja, könnte man tippen. Ich tippe aber in diesem Fall, dass dass jetzt der Moment gekommen ist, wo Köln das erste Mal einen Rückschlag verkraften muss. 1:2 aus Kölner Sicht. Okay, und damit gehen wir rein in den Sonntag. Ich habe es bereits angesprochen, 3 Sonntagpartien. Die erste ist die von Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin. Die Frankfurter aus den letzten 5 Bundesliga-Heimspielen 13 von 15 möglichen Punkten geholt. Das ist also eine sehr starke Serie. Aber ihr habt es euch gedacht, dass ich wieder mit einem Aber um die Ecke komme. Letzte Heimniederlage gab es im März und natürlich gegen Union Berlin. Da gab es ein 2:1 für die Berliner. Da hat Frederik Rönno in der Nachspielzeit noch einen Strafstoß von Ugo Ekitike pariert und damit eben den Sieg festgehalten. Und auch der Trainer ist ein echter Frankfurt-Spezialist, denn Steffen Baumgart hat nur eine seiner 8 Bundesliga-Partien gegen die Hessen verloren und ist mittlerweile seit 6 Partien ohne Niederlage als Trainer gegen die SGE. Tim, du darfst uns einstimmen und Ja, auf Frankfurter Seite gibt es einen bitteren Ausfall. Das ist Christensen, hat sich eine Muskelverletzung zugezogen und fehlt erstmal auf unbestimmte Zeit, wurde nicht genau spezifiziert. Gann kam auch noch nicht wieder dabei. Und dann haben wir Götze, der ist wieder im Teamtraining. Da ist jetzt noch ein bisschen fraglich, für welches Spiel es reicht. Vielleicht wird es noch ein bisschen knapp für Galatasaray, aber dann gegen Union könnte es am Wochenende knapp reichen, vielleicht auch nicht. Also man muss ein bisschen abwarten. Wir haben gesehen, nach 2 Niederlagen zum Auftakt, nach 2 Siegen zum Auftakt gab es die 1:3 Niederlage in Leverkusen. Dann eben noch den Ausfall von Christensen. Jetzt ist es auch wieder der Moment, wo man bei manchen Partien sagen muss, da ist jetzt noch ein Champions League Spiel am Donnerstag in diesem Fall vor der Brust gegen Galatasaray. Daher ein bisschen schwierig vorherzusagen, wie es personell aussieht, obwohl so die Kernmannschaft ja trotzdem im Grunde steht. Also eine kleine Rotation könnte es geben. Im Normalfall sieht es ähnlich aus wie zuletzt. Larsson, wenn er wieder fit ist, rückt natürlich rein für Højlund ins Mittelfeld. Und klar, Brown ist jetzt derjenige, der durch den Ausfall von Christensen in der Viererkette dann auch seinen Platz hat. Dadurch dann eben Theat innen und Collins auf rechts. Das ist so die normale Formation, die Standardformation. Ein paar Optionen gibt's. Es kann auch sein, dass zwischendurch jetzt mal wieder Wai oder auch Batshuayi mal für Burkhardt im Angriff sehen in einer der Partien, vielleicht jetzt eher am Wochenende, sollte sich das fortsetzen. Burkhardt ist noch nicht so ganz richtig stark eingebunden, hat noch nicht so viel Bälle bekommen. Mal schauen, ob er jetzt weiter einfach das Vertrauen bekommt oder ob es da auch mal zum Wechsel kommt. Spannend ist die Torwartposition. Laut Bild soll jetzt die Entscheidung gefallen sein, dass Zetterer gegen Galatasaray drin bleibt, aber dann wohl am Wochenende gegen Union Kawasantos wieder zwischen den Pfosten stehen wird. Mal sehen, ob es denn wirklich so kommt, aber es ist jetzt einfach der Punkt wohl erreicht. Es war ja klar, auf Dauer soll der Brasilianer die Nummer 1 sein. Ob das jetzt schon am Wochenende passiert, werden wir sehen. Es spricht wohl einiges dafür. Bei Union haben wir Rote, der rot gesehen hat und deshalb gesperrt wurde für ein Spiel. Juranovic fehlt auch noch, ist noch nicht wieder im Teamtraining. Wir haben dann Burcu, der trainiert schon wieder individuell, wird aber auch noch nicht dabei sein. Und Nsoki gilt das Gleiche, auch eher im individuellen Training auch ein Ausfall. Wer zurück ist, ist Andras Schäfer. Nach überstandener Krankheit sollte er wieder mit dabei sein. Wir haben jetzt 2 Niederlagen in Serie gesehen für die Eisernen aufgrund der Sperre von Rote. Muss jetzt ein bisschen was hinten passieren und da kommt es dann jetzt sehr wahrscheinlich zum Comeback von Diogo Leyt, dessen Wechsel sich zerschlagen hat. Der war jetzt seit Wochen nicht wirklich dabei, erst individuell trainiert. Man hat gedacht, der wechselt vielleicht noch irgendwo hin. Ist nicht passiert, deshalb wurde er nach und nach wieder rangeführt und jetzt könnte seine Stunde schlagen. Eigentlich ja jemand, wenn man ihn jetzt auch wieder zur Verfügung hat, der dann auch Stamm spielen sollte, könnte man jetzt annehmen, wenn er seine Sache gut macht. Sollte dann die Dreierkette mit Döki und Querfeld bilden. Nach schwachem Auftritt auf links kann es sein, dass auch Sko mal auf der Bank landet. Köhn ist da ein Kandidat, der ihn ersetzen könnte. Im Zentrum Kral auch jemand, der starten könnte. Die Offensive, denke ich, wird jetzt erstmal so bleiben. Also Berg kam jetzt zum ersten Mal von Beginn an, zusammen mit Ilic und Ansa. Das sah ganz gut aus, diese Kombi. Ich denke, die wird auch weiterhin so zusammen in der Offensive zu sehen sein. Was die Empfehlungen angeht, Brown für 4,7 finde ich generell sehr spannend, jetzt erst recht durch den Christensen-Ausfall wieder viel gefragt, daher ein guter Mann. Und wenn wir mehr Rotation sehen, dann ist es auch für einen Højlund für 1,4 schon interessant. Der war ja jetzt auch, wie wir gesehen haben, der erste Ersatzkandidat für Larsson. Auch ein Dahoud für 280.000 wurde mal wieder eingewechselt. Viel spielen wird er nicht, aber ja, ist offensichtlich auch nicht ganz weg vom Fenster, für kleines Geld im Moment zu bekommen. Und ja, auf Union-Seite ganz klar Late 3,5 vor der Rückkehr. Wenn er jetzt wieder Stammspieler wird, dann ist das auch eine sehr gute Option. Günstig finde ich Oliver Berg für 2,0. Sollte er jetzt öfter in der Standformation, in der Startformation stehen, dann auch eher eine interessante Option. Ich denke allerdings nicht, dass es ein Spiel wird, in dem Union viel holen wird. Klar, ich habe mal ein Tor für sie getippt, aber 3-1 für Frankfurt ist mein Tipp. Ja, ich bin hier beim 2-0, aber ich denke auch, dass es relativ klar ist, dass die SGE das Spiel macht, aus meiner Sicht. Da sind wir uns einig. Nächste Partie am Sonntag, Bayer Leverkusen empfängt Borussia Mönchengladbach. Die Leverkusener seit 11 Bundesliga-Duellen gegen die Borussia ungeschlagen. In diesem Zeitraum gab es 9 Siege und 2 Remis für die Werkself. Das ist natürlich eine richtig, richtig starke Bilanz und von einer starken Bilanz, da sind die Gladbacher sehr weit entfernt. Nach 3 Partien noch ohne Tor, nur ein Punkt. Letztmals ohne Tor zu diesem Zeitpunkt waren die Gladbacher 1991. Damals hat man übrigens auch am 4. Spieltag nicht getroffen. Ja, wird man sehen. Nur die Bayern, und das finde ich jetzt erstaunlich, gaben in dieser Saison aber mehr Torschüsse ab als die Fohlen. Die haben schon 49 Mal aufs Tor geschossen und daraus kein Tor erzielt. Also das ist natürlich von Effizienz sehr, sehr weit entfernt, was man da im Moment macht. Saisonübergreifend wartet Gladbach auch seit 10 Bundesligaspielen auf einen Sieg. Ich hatte es ja auch angesprochen eingangs, also da muss man sich schon fragen, ob es da nicht besser gewesen wäre, so wie die Saison zu Ende gegangen ist aus Gladbacher Sicht, dass man im Sommer schon gesagt hätte, mit Seoane kann es so nicht weitergehen. Ja, hat die Probleme verschleppt ins neue Jahr und jetzt reagiert. Bevor wir aber darüber sprechen, was wir von den Gladbachern zu erwarten haben, schauen wir auf die andere Seite. Bei Leverkusen, Andrich und Fernandes, die sind beide gelb-rot gesperrt. Palacios, der hat sich eine Adduktorenverletzung zugezogen, wo man jetzt schon gesagt hat, er wird in diesem Jahr nicht mehr zurückkommen. Also 2026 erst das Comeback des Argentiniers zu erwarten und Terrier weiterhin auch noch raus nach seinem Achillessehnenriss. Ja, heißt auch Palacios, Fernandes, Andrich, 3 Optionen im zentralen Mittelfeld, die jetzt gegen die Gladbacher nicht zur Verfügung stehen. Trotzdem, die Frage sei schon mal erlaubt, hast du das Bild gesehen, wo Fernando Caro vom Sicherheitsmann zurückgehalten wurde, damit er nicht aufs Spielfeld stürmt? Nee. Ja, also er war also hoch erzürnt und wollte Dennis Aitekin zur Rede stellen. Wenn man jetzt das Spiel gesehen hat, fragt man ja, weshalb eigentlich? Also klar, die Theatgeschichte kannst du schon sagen, den musst du dann eben auch vom Platz stellen, mit Gelb-Rot. Da bin ich bei dir. Ansonsten gibt es an diesem Platzverweis nichts zu rütteln. Ich habe jetzt gelesen, die erste Karte von Fernandes wäre diejenige, über die du dich ausprägst. Die habe ich jetzt so nicht im Kopf, aber das Ding ist halt, er hat dann halt schon Gelb. Und wenn du dann so reingrätschst, dann weiß ich nicht, kannst dich nicht beschweren. Das ist einfach dumm. Ja, Andrich genau dasselbe. Was man natürlich sagen muss, in der Vergangenheit ist Leverkusen relativ oft damit durchgekommen. Hat mir ganz gut gefallen, dass Dennis Aitekin gesagt hat, heute nicht mit mir. Ja, ich dachte auch im ersten Moment, dass Andrich noch, weißt du, so eine ganz vehemente Ermahnung bekommt, dass er sich das wirklich nicht noch 4 bis 5 Mal erlauben kann. Ja, dann gibt's irgendwann gibt's die gelb-rote Karte. Ja, das hat er aber nicht gemacht. Und die erste gelbe Karte von Andrich, auch da habe ich Leute gesehen, die drüber diskutiert haben, dass man die nicht geben kann. 100% gerechtfertigt, Zetterer will den Ball schnell abwerfen und Andrich reißt ihn einfach um, um den Konter zu unterbinden. Das ist glasklare gelbe Karte. Da lasse ich keine Diskussionen aufkommen und Andrich sowieso, der muss eigentlich schon gelb vorbelastet aufs Feld laufen, sage ich mal. Da muss man noch einiges aus der Vergangenheit wieder aufarbeiten. So, kommen wir. Ja, wie Emre Can früher. Ne? Ja, also völlig neben der Musik, sage ich jetzt mal. Ja. Was da so die Wahrnehmung angeht. Also wie man da so schimpfend wie ein Rohrspatz rausgehen kann nach so einer Grätsche, das schließt sich mir Wirklich, wirklich nicht. So, kommen wir zum Sportlichen. Wir haben die Fehlenden angesprochen, heißt auch, dass Aleš Garcia im Prinzip der Last Man Standing im defensiven Mittelfeld jetzt ist. Von den etablierteren Kräften, es ist jetzt die Frage, wer darf gegen Gladbach neben ihm beginnen. Das könnte erstmal Tapé sein, das wäre mein Favorit, weil er auch reingekommen ist gegen die Eintracht, hat das auch wirklich gut gemacht. Eigentlich eher Innenverteidiger, aber kann auch im defensiven Mittelfeld spielen. Oder aber Ben Seguir kommt rein und Tillmann würde dann zurückrücken. Aber das wäre schon die deutlich offensivere Variante. Bin gespannt, wie Jullmann das löst, da eben jetzt Andrich und Fernandes nicht verletzt, sondern gesperrt fehlen. Kann ich auch nicht sagen, schaut mal, wie er es in Kopenhagen macht, dann haben wir schon mal einen Fingerzeig fürs Wochenende. Das sehe ich eher nicht, weil da wird er dann vermutlich mindestens mit Andrich spielen, vermutlich mit Andrich und Garcia, wäre mein Tipp. Und dementsprechend können wir da jetzt nicht so wirklich Rückschlüsse draus ziehen aus der Partie in Kopenhagen. Sonst erwarte ich erstmal keine Änderungen. Auftakt gewonnen, hat auch gerade in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut gespielt. Das muss man sagen. Insgesamt über den ganzen Verlauf, die Dreierkette mit Kwanza, Bade und Tapsoba hat sehr gut ausgesehen. Vasquez hat mir ganz gut gefallen. Was mir nicht so gefallen hat, waren wirklich die recht häufigen schauspielerischen Einlagen. Ja, ist natürlich erfahren, gerade nachher in Unterzahl. Da war dann wirklich von gleich muss der Hubschrauber kommen bis, ich versuch's nochmal, bis 3-4 Meter auftreten, Gesicht schwer verziehen und dann wieder normal weiterlaufen. Ja, also gehört zum Fußball dazu. Ich werde da nie ein großer Freund von sein. Das ist so, aber hat er natürlich drauf. Ja, wenn du bei Real Madrid gespielt hast, da lernt man sowas. Ja, da macht dir keiner was vor, was das angeht. Aber ich fand ihn erstaunlich stark, muss ich sagen, dafür, dass ich eher so ein bisschen gedacht habe, hat er das noch drauf in seinem Alter? Ja, aber das sah gut aus. Muss man auch sagen, Frankfurt, extrem enttäuschend, was sie da gemacht haben. Bin immer noch nicht gut zu sprechen auf sie. Ich hatte mir eigentlich gehofft, dass sie da direkt so eine aufkeimende Euphorie des Trainerwechsels ersticken. Das ist jetzt erstmal nicht passiert. Donnerstag, Champions League in Kopenhagen. Da kann sich dann natürlich personell noch ein bisschen was verschieben, aber wie gesagt, wenn es da keine Blessuren gibt, dann glaube ich, kommt es wie angesprochen. Und ansonsten bleibt Julmund bei seiner Elf. Großer Gewinner, muss man sagen, Nathan Teller des Trainerwechsels bis jetzt. Also wie total gewirkt wie ein Schlüsselspieler. Ja, bester Offensivspieler der Leverkusener mit ganz großem Abstand für meine Begriffe. Ja, das war schon eine Überraschung, fand ich auch. Ja. Auf Gladbacher Seite Kleindienst und Ngumo, die werden noch ausfallen. Sonst sieht der Kader relativ komplett aus. Trotzdem ist es ist einfach sehr schwierig, die ganze Situation jetzt einzuschätzen. Seoane ist weg, Polanski übernimmt, bis auf Weiteres. Also man hat jetzt da auch unsere Lieblingsformulierung bei Verletzungen hat man jetzt auch für den Trainer übernommen. Heißt, glaube ich, übersetzt, läuft es gut. Ja, dann war das schon immer der größte Wunsch, dass man Polanski jetzt diese Chance gibt. Und wenn es dann nicht läuft, sagt man, das ist jetzt, wir hatten ein bisschen gedauert, unsere Wunschlösung da zu finden und zu präsentieren. Und was man so hört, könnte es Edin Terzic sein, der dann als Wunschlösung Ist ja, ich habe schon mal gegoogelt nach allen möglichen Trainerkandidaten, da sieht man nur viele Artikel von Leuten, die einfach mal alle vereinslosen Trainer reingeschrieben haben, gefühlt. Aber sonst der Kicker hat auch Martin de Michele ist als heißen Kandidaten gesehen. Und Matarazzo wurde neben Terzic auch noch genannt. Also ich mal gucken, was es wird. Ich finde, wäre jetzt eigentlich ein Verein, wo ich sage, wäre gar nicht so schlecht für Edin Terzic, es da mal zu probieren. Ist die Frage, ob man ihn da akzeptiert. Weil dann gewisse Borussia gegen Borussia Aversion gibt es da ja auch immer. Ne? Keine Ahnung, ob das was für ihn wäre, ob das der Verein gut findet. Ja, muss man jetzt mal abwarten. Ich glaube halt, wenn es mit Polanski läuft, dass man zumindest dann sagen wird, bis zur Winterpause machen wir da mal weiter, der Interne. Vielleicht wird es dann so ein bisschen wie André Schubert damals, ne? Wo man eigentlich wusste, den wollen wir gar nicht weiter als Interimstrainer, aber dann war er eine kurzzeitig so erfolgreich, dass sie keine andere Wahl hatten und danach ging gar nichts. Ja, das ist korrekt. Ja, werden wir mal sehen. Der Start ist natürlich nicht der einfachste. Mit dem Spiel in Leverkusen. Ich hatte aber auch noch, ganz kurz noch, ich hatte irgendwo noch hatte jemand das mal zusammengeschnitten mit da zu dem Zeitpunkt wurde Seoane entlassen, anderthalb Jahre später oder was, Leverkusen Meister. Ja. Jetzt wurde er auch zum ähnlichen Zeitpunkt bei Gladbach entlassen. Und was ist jetzt mit Gladbach? Ich glaube nicht, dass sie in anderthalb Jahren Meister sind. Nee. Ich würde mich dann doch selber raschen. Nein. Sei denn, sie bekommen Alonso jetzt von Real, aber ich glaube, es wird schwierig. Ja, das fand ich ja schon immer so blöd, als man gesagt hat, Alonso, der Leverkusen auf Platz 18 übernommen oder Platz 17 oder was das war. Ja, nach irgendwie 3 oder 4 Spieltagen. Ja, ja. Wahnsinn. Ja, ja. Irre. Ja. Ja. Ach, Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Gut, aber schauen wir auf Polanski. Ich habe mal so ein bisschen angeschaut, ist der Trainer der zweiten Mannschaft, ja, für die, die das nicht im Kopf haben. Da hat er relativ flexibel zwischen Dreier- und Viererkette agieren lassen. Was mir aufgefallen ist, dass er doch recht häufig mit einer Doppelspitze hat agieren lassen. Ich sag mal, das wäre was, was gerade in einem Maschida, der halt gegen Bremen vorne drin gespielt hat, wo du dann doch sagen musst, das einzige Spitze vorne drin, das ist vielleicht nicht die Schokoladenrolle des Japaners. Ja, wäre so meine Einschätzung gewesen. Vielleicht gibt es da eine andere Möglichkeit. Es gibt halt aber auch keinen anderen Stürmer vom Bundesliga-Format im Gladbacher Kader, wenn solange Kleindienst nicht da ist. Ja, Tabakovic. Ja, ich habe im Moment gedacht, jetzt straft er mich Lügen. Hat er ja eine Riesenchance. Aber dann hat er gezeigt, nee, den köpfe ich links vorbei. Ja, Flo sagt immer, ich habe nicht die Qualität für die Bundesliga. Wer bin ich, ja, das dann ausgerechnet gegen Bremen das Gegenteil zu beweisen? Hat er also nicht gemacht. Ja, deswegen schwierig, das einzuschätzen bei den Gladbachern. Ich will auch gar nicht so viel spekulieren. Ich glaube schon, dass er einiges umkrempeln wird. Also wenn du jetzt reinkommst und du willst einen Schwung mitnehmen und dann stellst du einfach dieselbe Elf auf, die zuvor 0-4 verloren hat, weiß ich nicht, wie glaubhaft das ist, dann zu sagen, ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass es den einen oder anderen Wechsel gibt. Ich denke jetzt mal im Tor nicht. Ja, ich glaube, Nicolas wird drinbleiben. Die Baustelle wird man sich jetzt nicht nochmal aufmachen, aus meiner Sicht. Und dann haben wir Elvedi, Reiz, Honorar und Hack, die aus meiner Sicht relativ unantastbar sind. Und sonst wird's den einen oder anderen Wechsel geben. Wo ich glaube, wer spielen wird, das ist Gio Reyna. Der war einer der wenigen Lichtblicke gegen Werder. Also wenn irgendwas mal kreativ Hand und Fuß hatte, dann war Reyna meistens beteiligt. Ja, dementsprechend sehe ich ihn als einen der Kandidaten, der auch auf dem Weg ist, sich vielleicht so richtig reinzuspielen in die Gladbacher Mannschaft. Ansonsten würde ich sagen, lassen wir uns einfach ein bisschen überraschen. Skelly sehe ich als Favorit, dass er wieder reinkommt auf der rechten Seite, auch weil Chiarodia wirklich sehr schwach war gegen Werder. Also im Nachhinein sind diese 2 Millionen, die wir für ihn bekommen haben, jetzt vielleicht doch gar nicht so wenig gewesen, ja, diese ominöse Ausstiegsklausel. Er hat also den einen oder anderen guten Werder-Angriff mit einem wirklich katastrophalen Pass eingeleitet. War nicht so verkehrt aus Bremer Sicht, was Chiarodia da gespielt hat. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Auf Leverkusener Seite hätte ich auf jeden Fall Tapé auf dem Schirm, 2,79 Millionen, wie gesagt, für mich Favorit, dass er reinkommt, ist wahrscheinlich in ein Spiel fix. Also ich glaube, wenn dann Andrich und Fernandes wieder dabei sind, dann sind die im defensiven Mittelfeld vor Tapé und in der Dreierkette könnte ich mir vorstellen, dass Julmann da erstmal wenig ändert, solange es eben so gut aussieht, wie es gegen Frankfurt ausgesehen hat, trotzdem jetzt für das eine Spiel Tapé holen. Finde ich gut, Tabsoba 4,1 Millionen, kann man sehr gut machen. Wo man unbedingt rein muss, aus meiner Sicht, das ist Nathan Teller, 5,83, klar. Ist jetzt ein bisschen früh zu sagen, nach einem Jolmann-Spiel, das ist ein kommender Topstar bei Bayer Leverkusen, aber so hat er auf jeden Fall gespielt. Und egal, die haben ja irgendwie noch 17 andere Optionen für diese Offensivposition. Ich glaube, Teller bleibt erstmal drin. 5,83, sehr guter Preis und großer Gewinner der Palacios-Verletzung. Auf jeden Fall Aleix Garcia, 7,34 Millionen. Ist der Marktwert, da würde ich auch noch reingehen. Und auf Gladbacher Seite ist es ein bisschen schwierig, das Ganze zu durchblicken. Die Leute, die hinten dran stehen, Luca Netz beispielsweise für 1,38 Millionen jemand, was ich mal einfach versuchen würde. Skelly 2,19 Millionen, das würde ich machen. Rainer, bisschen teurer, 5,09 Millionen. Trotzdem bei ihm habe ich die Fantasie, dass das wirklich ganz gut funktioniert, bis er sich halt das nächste Mal verletzt. Aber so lange würde ich ihn auf jeden Fall in meinem Team haben. Und wer es richtig wild mag, Florian Neuhaus, 2,49 Millionen, der Marktwert. Vielleicht ist das jemand, wo ein neuer Trainer kommt und sagt, was in der Vergangenheit war, das interessiert mich nicht mehr. Zumal ich ehrlich gesagt überrascht war, dass nicht Roland Fürkus auch direkt mitgehen musste. Also, dass wir nicht die Bochumer Lösung gesehen haben, dass nicht Sportdirektor und Trainer beide gehen müssen, sondern dass Fürkus noch im Amt ist. Aber auch das scheint mir wirklich nur eine Personalie auf Zeit zu sein. Und der Fürkus, der bekommt nicht nur eins, der bekommt nicht zwei, der bekommt drei, der bekommt vier Chancen. Vier Chancen bekommt er, so glaube ich, ist das auch. Und vielleicht übernimmt dann ja Florian Neuhaus, macht dann Spielermanager. Das finde ich auch gut. Ja. Das wäre einfach mal so der richtige Mittelfinger Richtung Fürkus zu sagen, ja, interimistisch übernimmt Florian Neuhaus die Aufgaben noch. Ja, schlechter kann das auch nicht laufen als vorher. Ja, also Florian Neuhaus, guter Kommunionsspieler, wenn er denn spielen darf. Bis jetzt durfte er das nicht so wirklich. 2,49 Millionen ist der Marktwert. Ja, nicht ohne Risiko, aber mal schauen, bis Sonntag halten und wenn er dann auch unter Polanski keine Rolle spielt, dann wieder verkaufen. Das wäre so ein bisschen meine Strategie bei Neuhaus. Ich glaube, auch mit Trainereffekt hier und da, diese Gladbacher Mannschaft ist einfach auch nicht gut zusammengestellt. Das war gegen Bremen war das überhaupt nichts. Ich meine, was man ihnen zugute halten muss, Hack und Reitz, die waren beide nachher auch im Interview, haben wir auch gesagt, das war einfach Käse. Ja, haben es nicht schön geredet. Ich glaube trotzdem nicht dran, dass sie da eine große Reaktion zeigen können. Ich glaube immerhin, es gibt das erste Tor der Gladbacher und deswegen nur ein 3-1-Sieg für Leverkusen. Ja, aus meiner Sicht nicht. Kein Tor für Gladbach. Ich sage 3-0 für Leverkusen. Ja, ist vielleicht auch das realistischere Szenario. Kommen wir jetzt zum Abschluss des Spieltags. Borussia Dortmund empfängt den VfL Wolfsburg. Saisonübergreifend Dortmund seit 11 Bundesliga-Partien ungeschlagen. Letzte Niederlage gab es vor über einem halben Jahr. Das war 0-2 in Leipzig. Also es läuft eigentlich ganz gut beim BVB. Aber auch die Wolfsburger sind noch ungeschlagen und haben allerdings drei Gegentore schon nach der 90. Minute kassiert. Und ist dann immer ein bisschen müßig zu sagen, aber wenn diese Tore nicht gefallen wären, dann stünde Wolfsburg jetzt bei 9 Punkten. Aber Fußball ist kein Sport des Konjunktivs. Und dann kommen wir jetzt zum besten Trainer der BVB-Vereinshistorie, Tim. Und du weißt natürlich, wer das ist. Ja, natürlich, Niko Kovac, 2,1 Punkte im Schnitt pro Spiel in der Bundesliga für den BVB. Beste Bilanz aller Dortmunder Trainer. Ja? Ich muss auch nochmal sagen, mir gefällt das wirklich gut. Ja. Mir gefällt einfach auch jedes Mal, wenn ich ihn reden höre, ich finde diese unaufgeregte Art, auch jetzt gestern, auch nach dem Spiel, ich finde das wirklich wunderbar, wie er Ruhe vermittelt. Und ich habe den Eindruck, das ist eine wirklich super Lösung für den BVB, auch für die Abwehr. Was, ich weiß nicht, ob du es ansprechen willst, deswegen spreche ich es immer mal an. Was nicht eine super Lösung ist, ist Joe Bellingham. Ja, also, bisher noch nicht, das stimmt. Also, aber er ist halt auch, er ist ein junger Spieler. Man muss ihm auch Zeit geben, Florian. Wenn du, wie viel hat man ausgegeben? Irgendwas jenseits der 30 Millionen? Ja, 30 Millionen, glaube ich schon. Ja, kannst du nicht erwarten, dass der direkt funktioniert in der Bundesliga. Sehe ich auch so. Ja. Nee. Also ist aber auch schwer, in so einen so gut funktionierenden Kader reinzukommen. Ne? Da muss er auch erstmal ein bisschen. Ja. Also, nee, ich fand auch, er hatte auch wie Julian Brandt hatte nach 5 Minuten den Eindruck, so, jetzt habe ich aber auch genug Aktivität gezeigt. Jetzt schlendere ich mal ein bisschen über Spielfeld. Ja, also auf jeden Fall sieht man ja auch im Moment, dass Kovac das so ein bisschen so regelt. Ne? Er hat jetzt ja auch zweimal in Folge nicht von Beginn an gespielt, nachdem er ihn anfangs direkt gebracht hat. Merkt er jetzt auch, okay, der muss jetzt erstmal mal sich von der Bank beweisen. Ja. Aber wie gesagt, ist mir noch zu früh, das jetzt als das irgendwie abzutun. Also ich glaube immer noch, da steckt ich habe Diamantauge, ich sehe das sofort. Ja, ja, okay, gut. Dann ist ab sofort, ihr wisst Bescheid, sollt ihr verkaufen. Wobei Karriere ändern. Wir können, also wir, in 3 Jahren bei Not was essen, Joe Bellingham. Ja. So, bitte, dann darfst du uns aber über alle anderen Personalien beim BVB und natürlich auch bei den Wolfsburgern ein bisschen informieren. Ja, das mache ich doch gerne. Also bei den Ausfällen. Dortmund hat weiterhin eine komplette Dreierkette, Süle, Can und Schlotterbeck nicht dabei. Letzterer soll aber vielleicht noch im September es in den Kader wieder schaffen. Also bei Schlotterbeck ist bald die Leidenszeit vorüber. Duronville und Silva sind auch noch nicht dabei und leicht fraglich noch Aaron Anselmino. Muskuläre Probleme, es war aber sehr knapp in der Champions League. Er hat wohl eigentlich das Abschlusstraining schon mitgemacht. Man hat am Ende entschieden, ihn doch nicht dazu zu nehmen. Jetzt sollte er aber gegen Wolfsburg zurückkehren. Wir haben gesehen, die Auswärtsaufgabe in Heidenheim souverän gelöst. Dortmund steht ganz gut da in der Liga mit 7 Punkten. Auch bei Juventus sehe ich eben viel Positives, was eben von der Nachspielzeit überschattet wird. Aber ich habe es gesagt, 4 Tore da zu schießen, war schon gut. In der ersten Halbzeit war man defensiv stabil, am Ende dann nicht mehr. Ja, es ist jetzt aber so, dass auch gewisse Optionen wieder da sind für Rotation, was sich eben dann vor allen Dingen im Mittelfeld zeigt, dass eben Bellingham im Moment dann da auf der Bank sitzt. Man hat da mit Groß, Nemeća und Sabitzer noch 3 weitere, die für 2 Positionen in Frage kommen. Bellingham ursprünglich ein bisschen offensiver eingesetzt, aber jetzt Kovac hat zuletzt gesagt, er sieht ihn doch eher als Sechser in einer etwas, also auf einer der zentralen Rollen. Daher sind das eben große Rotationsoptionen in der Abwehr. Wenn Anselmino jetzt wieder da ist, hat man da auch die Möglichkeit zu sagen, okay, entweder bleibt es dabei, dass Riason hinten spielt und Couto auf rechts, oder Riason kann 1 vorrücken, oder Anselmino kann auch für Riason spielen. Aus meiner Sicht würde ich das sogar so machen. Also wenn man das Debüt von Anselmino gesehen hat, das war schon wirklich gut. Deshalb würde ich ihn auch für Riason einsetzen. Couto macht es ja immer besser, auch jetzt ein Tor geschossen gegen Turin. Den sollte man auch weiterspielen lassen, wenn es nach mir geht. Es sei denn, man sagt jetzt, man braucht mal ein bisschen Rotation, müsste mal ein bisschen schonen. Dann kann Riason auch auf seiner eingestammten Position spielen. Aber von der Leistung her müsste Couto im Moment die Nase vorn haben. Und Anselmino würde ich auch gern wieder in der 3. Und es ist ja Dienstag, Sonntag. Das ist ja fast wie eine ganze Woche. Ja, das stimmt. Und nächste Woche keine Champions League. Also bin ich bei dir. Groß rotiert wird nicht. Es ist dann aber eben im zentralen Mittelfeld, bleibt es dabei, es ist auch schwer vorherzusagen, ist also wer jetzt da in jedem Spiel die Nase vorn hat. Jetzt erst am Wochenende war es, glaube ich, Groß und Nemeća und jetzt dann Sabitzer und Nemeća. Ich denke, Bellingham bleibt erstmal Ersatzspieler. Aber wer von den anderen dreien dann auf die Bank muss, Nemeća hat es auch gut gemacht. Wahrscheinlich läuft es dann darauf hinaus, dass entweder Groß oder Sabitzer auch zunächst auf der Bank sitzt. In der Offensive, ja, Brandt ist auch eine Option anstelle von Adeyemi oder Bayer, aber zum einen hat er sich jetzt nicht gerade empfohlen, zum anderen hat das Trio dann auch am Ende richtig gut funktioniert. Adeyemi, Bayer, Girassi haben dann in der zweiten Hälfte auch wirklich schön zusammen kombiniert. Daher wäre es auch schön, die jetzt erstmal in der Formation noch ein bisschen mehr einspielen zu lassen. Und dann haben wir noch Chukwuemeka, da bleibt sie aber dabei. Toller Spieler, aber ich denke, man wird den weiterhin eher langsam aufbauen und immer dann eher für die, wenn man ihn braucht in den letzten 20 Minuten, dann kann er da nochmal richtig richtig was reinbringen. Auf Dauer wäre es natürlich schön, wenn da mal ein bisschen mehr werden würde. Es gab ja erst die Gerüchte, er bräuchte eine OP, da hat Sebastian Kehl gesagt, das ist ganz großer Quatsch, aber trotzdem wäre die Frage, ist ja auch jemand, für den man viel Geld bezahlt hat. Auf Dauer sollte man dann natürlich auch jemanden haben, der dann auch Startelf spielen kann. Wir haben gesehen, da steckt viel drin bei ihm. Die Optionen werden auch bald noch größer, wenn Schlotterbeck und auch Can, die sind noch am nächsten an der Rückkehr, wenn die wieder da sind und dann irgendwann auch Fabio Silva im Angriff noch zur Verfügung steht, dann sieht das schon ziemlich gut aus, was Kovac da als Möglichkeiten hat. Dann auf Wolfsburger Seite fehlen Vavro, Rogerio und Paredes. Da war es, wir haben schon das Spiel angesprochen gegen FC, war ziemlich wild. 2 Führungen verspielt hat der VfL Wolfsburg. Könnte also schon besser dastehen, es sind aber nur 5 Punkte im Moment. Ich denke, große Wechsel gibt es trotzdem nicht. Das würde schon passen, wenn man da die exakt gleiche Elfe gegen Köln nochmal ins Rennen schickt. Auch Amura, der angeschlagen vom Feld musste, soll fit sein. Ansonsten wäre Pejcinović die Alternative, aber im Normalfall spielt er. Das heißt aber auch Superstar Eriksen, den man noch geholt hat. Christian Eriksen kommt vorerst wieder von der Bank. In Köln wurde er noch nicht eingewechselt, sein Debüt könnte er also jetzt in Dortmund geben, aber voraussichtlich auch da dann eben als Einwechselspieler, weil die Wolfsburger Elf, die erste Elf eigentlich ziemlich klar ist im Moment, aus meiner Sicht. Auch ein Lindström, den man ja eigentlich geholt hat als prominente Verstärkung, der wird auch erstmal weiter von der Bank kommen, bis dann irgendwann dann Skorosen oder Wimmer dann doch mal zittern müssen, aber vorerst bleibt es dabei. Benze Baini, erstmal bei den Empfehlungen, habe ich schon erwähnt, starker Saisonstart von ihm, jetzt auch noch Elfmeterschütze Nummer 1, deshalb für 6,7 Millionen gar nicht mal so eine schlechte Wahl, selbst für diesen höheren Preis. Außerdem bleibt es bei mir dabei, dass ich die Außen empfehle, Svensson für 5,1 und Couto für 5,6 sind eben ja auch gesetzt und machen das ganz gut auch nach vorne. Dann könnte ich bei Dortmund eher mal Leute nehmen, die mir zu teuer sind. Also Chukwuemeka im Moment für 7,9. Der spielt eben zu selten von Beginn an, als dass man so viel Geld ausgeben sollte. Und auch im Moment würde ich ihn eher nicht halten, sondern dann schon eher das Geld woanders investieren. Für Bellingham, haben wir angesprochen, gilt dann eigentlich das Gleiche. Hat zwar schon 9 Punkte gemacht, ist aber im Moment auch erstmal nicht in der ersten Formation zu erwarten. 7,7 kostet er gerade, ist jetzt gerade ein Zeitpunkt, wo ich sage, lieber jemand anderen kaufen, macht ihr wahrscheinlich mehr Punkte mit. Auf Wolfsburger Seite finde ich Koulerakis für 2,6 immer noch günstig. Es ist ein solider Verteidiger. Er ist noch nicht ganz bei 3 Punkten pro Spiel, aber er kann noch mehr. Den finde ich nicht so schlecht. Und auch Wimmer für 4,5 vom Preis-Leistungs-Verhältnis noch okay. Wird vorerst auch noch erste Elf spielen, gehe ich von aus. Ja, den Tipp. Ich habe da gedacht, das wird auch diesmal wieder ein bisschen spektakulär. Nicht so spektakulär wie gegen Turin, aber wir sehen wieder ein paar Tore. Ich sage 3-2 für Dortmund. Ja, ich denke auch, dass der BVB gewinnt. Haben mich auch durchaus überzeugt, wie du sagst, vor allen Dingen in der Offensive, in der zweiten Hälfte. Ich bin hier beim 3-1 für den BVB. Nehme ich auch. Gut, und damit gehen wir rein in die Top 3 der Woche. Marktwertbereich 2-4 Millionen. Da tummeln sich eine Menge interessanter Spieler. Wir haben 6 für euch rausgesucht. Tim, du darfst mit deiner Nummer 3 starten. Ja, auf der Nummer 3 bin ich in Leipzig gelandet und habe mich dort für Bansusi entschieden. 3,6 Millionen kostet er. 11 Punkte geholt schon, 3,67 pro Spiel. Auch weil die Leipziger keinen direkten Ersatz für Xavi mehr geholt haben und jetzt auch noch Schlager ausfällt, ist das die Mittelfeldzentrale schon recht klar erstmal. Bansusi dürfte da gesetzt sein, hat den Pokal getroffen gegen Mainz, die Vorlage zum Siegtreffer gegeben, da ist auch noch Potenzial für mehr. Daher jemand, den ich spannend finde in dem Preissegment. Ja, finde ich interessant. Hatte ich auch auf dem Zettel, habe dann gesehen, du hast ihn schon und musste mich dann anderweitig orientieren, aber kann ich dementsprechend nur 100% mitgehen. Und ich bin beim selben Club gelandet, bei meiner Nummer 3, Tim. Und auch das hat durchaus mit dem Ausfall von Xaver Schlager zu tun. Wir haben Nicolas Seiwald, 3,26, ist also ein bisschen günstiger als Bansusi. Und ist die Frage, ob jetzt der Durchbruch endlich mal kommt. Ja, ich habe ihn ja bis jetzt sehr kritisch gesehen. Ich finde, in dieser Saison sieht das ein bisschen besser aus. Ich glaube, solange Xaver Schlager verletzt ist, ist es mehr oder weniger alternativlos, dass Seiwald spielt. 6 Punkte in Mainz sind da eine gute Ausbeute und eine gute Basis, auf die er jetzt gegen Köln vielleicht aufbaut. Ich finde, zu dem Marktwert kann man bei ihm absolut noch reingehen. Ich glaube, 6 Punkte, da hat er in der Vergangenheit 5-6 Spiele für gebraucht, um darauf zu kommen. Also wir sehen ihn jetzt doch deutlich stärker unter Ole Werner, als das in der Vergangenheit in Leipzig der Fall war. Und es ist ja immer wieder so, in der Nationalmannschaft ist er ja ein wichtiger Baustein und bringt seine Leistungen, nur irgendwie hat es bei Leipzig nicht funktioniert. Und vielleicht sehen wir da jetzt doch einen Umschwung bei Seiwald. Auch wenn ich ihn sehr kritisch gesehen habe zu dem Marktwert, bin ich da bereit, da mal zu spekulieren, dass das so kommt. Würde ich auch zustimmen. Ich fand es interessant. Vor der Saison war ich mir nicht sicher, ob er sich auf Dauer gegen Vermeeren durchsetzt. Und dann hat man Vermeeren einfach verliehen, obwohl er noch auch nicht so lange in Leipzig war. Aber man hat dann doch gesagt, okay, brauchen wir doch nicht. Und hat Seiwald da jetzt dann eher als die klarere Alternative gesehen. Bin auch gespannt, ob das sich auf Dauer auszahlt. Er hat auch lange Anlaufzeit gebraucht. Anfangs sah das nicht gut aus in Leipzig. Jo, deine Nummer 2, Tim. Genau. Bei meiner Nummer 2 gehe ich nach Köln. Johannesson, Isaac Bergmann Johannesson. 3,9 Millionen im Moment, 13 Punkte schon geholt. 4,3 pro Spiel. Hat sich super eingelebt beim FC. Das erste Bundesliga-Tor geschossen zuletzt. Im DFB-Pokal hat er auch schon zugeschlagen. Die Kölner reiten auf einer Euphoriewelle. Es bietet sich für mich an, da den einen oder anderen auch mal ins Team zu holen. Und er ist für mich da ein ganz heißer Kandidat. Gefährlich in der Offensive auf jeden Fall. Da sind noch mehr Torbeteiligungen zu erwarten. Absolut. Und kann ich 100% mitgehen. 3,9 Millionen für Johannesson würde ich machen. Noch eher würde ich es, glaube ich, machen für meine Nummer 2. Der steht beim selben Betrag. Sicherlich mehr Risiko. Und das ist Niklas Beste. Ich habe ihn mir in der Podcast-Liga mit einem saftigen Overpay gesichert. Ich glaube, 4,6 oder so habe ich für ihn investiert. Da stand er noch bei 3,7 oder 3,6. Ich weiß es nicht genau. Aber es sieht wirklich so aus, dass mit ganz langem Anlauf er sich jetzt bei Freiburg durchsetzen könnte. Er ist ein gewisses Risiko dabei, hat jetzt gegen Stuttgart in der Startelf gestanden. Wir wissen aus der Vergangenheit, wie stark er sein kann bei Comunio. Jetzt müssen wir natürlich sagen, in Heidenheim hat er natürlich auch alle Standards geschossen. Ist die Frage, darf er das jetzt in Freiburg auch? Ja, solange Grifo auf dem Platz steht, vermutlich nicht. Wir hatten ja schon leise Zweifel, ob Grifo denn überhaupt seinen Stammplatz für immer behält. Von daher gibt es da auch noch eine Hintertür, wie er, glaube ich, noch stärker werden kann bei Comunio. Es ist ein gewisses Risiko dabei. Ich habe aber bei ihm die Fantasie, dass er wirklich ein Spieler ist, der in 5, 6, 7 Wochen so zwischen 8 und 10 Millionen Marktwert hat. Ja, das ist sicherlich ein Szenario, wo die Wahrscheinlichkeit nicht null ist, dass es so kommt. Ja. Und da finde ich unter 4 Millionen da nochmal drauf zu spekulieren. Plus, er bekommt ja jetzt schon die Spielzeit. Ich glaube, das ist relativ klar. Das würde ich auf jeden Fall machen. Meine Nummer 2. Würde ich zustimmen. Also wenn die Freiburger das irgendwann hinkriegen, dass Beste und Dingchi mal zusammen die Leistung bringen, die sie in Heidenheim damals gebracht haben, dann wäre das schon immer noch eine sehr starke Flügelzange. Mal schauen, ob sie die irgendwann zusammen wieder hinbekommen. Ja, bei Dingchi habe ich so meine Zweifel. Ja. Ja, da ist dann schwieriger. Ja. Deine Nummer 1. Ja, meine Nummer 1. Das ist ein bisschen interessant, weil von den Leistungen her, die man so im Kopf hat, die Saison, wirkt er gar nicht so gut. Und Torunariga ist das vom HSV. Denn vor Augen hat man vor allen Dingen seine schlechte Leistung, gefühlt schlechte Leistung im Derby gegen St. Pauli, wo sie 0-2 verloren haben. Aber er hat tatsächlich schon 14 Punkte gesammelt, 8 davon eben bei diesem 0-2, also beim 0-0 zum Start hat er 6 Punkte und bei der 0-2-Niederlage mit individuellen Fehlern hat er 8 Punkte gemacht. Also scheint jemand zu sein, der gut bei Comunio funktioniert. Ja. Dieses Wochenende ist halt, habe ich ja schon gesagt, nicht ganz klar, ob er schon fit wird für dieses Spiel. Mit etwas Glück schafft er das, ansonsten sollte er die Woche danach dabei sein. Aber für 3,6 Millionen scheint das jemand zu sein, der eben auch in Spielen, in denen HSV verliert, gut punkten kann. Ja, auf jeden Fall. Sehe ich auch so. Und da muss man mal sagen, eine Schiedsrichtergeschichte, über die wir noch nicht gesprochen haben. Eigentlich müsste ja auch Sumahoro, der gespielt hat für den verletzten Torunariga in München, nicht spielberechtigt sein aufgrund einer gelb-roten Karte, die es dann nicht gab. Ja, auch da wurde wieder irgendwelche, also weiß ich auch nicht, sehr interessante Situation, dass nach dem Handspiel dann der Schiedsrichter überprüft hat, aber dann verzichtet hat auf die gelbe Karte. Gut, es ist, wie es ist, war für das Spiel jetzt egal. Trotzdem nur immer wieder interessant, wo es Handlungsspielraum gibt und wo es dann aber auch mal keinen gibt bei den Schiris. So, kommen wir zu meiner Nummer 1. Und da kommt gerade die Nachricht raus, dass er im Moment mit Schulterproblemen nicht mit der Mannschaft arbeitet und nur ein individuelles Programm abspult, aber ich gehe mal davon aus, dass er zur Verfügung steht. Das ist auf jeden Fall was ich im Auge habe und das ist Yukinari Sugawara bei Werder, neue Rechtsverteidiger, wie gesagt, selten jemanden gesehen, der so ohne Probleme in einer neuen Mannschaft sich zurechtfindet. Wenn Gladbach so ein Anhaltspunkt war, dann hat man auch gesehen, dass er offensiv wirklich noch viel Luft nach oben hat, war auch darüber bei Southampton, wo er gespielt hat, für seine Offensivqualitäten durchaus bekannt. Das finde ich richtig stark. Marktwert im Moment bei 3,42 Millionen, aber dafür werdet ihr ihn vermutlich nicht bekommen. Also er stand in der Podcast-Liga, war auf dem Transfermarkt. Ich habe selber 3,5 irgendwas geboten. Ich konnte nicht mehr bieten, weil gleichzeitig auch ein Bangula auf dem Markt war. Und dem wollte ich mir halt noch mehr schnappen als Sugawara. Und habe, glaube ich, 3,5 irgendwas und hatte die Hoffnung, der geht so ein bisschen unterm Radar und ich bekomme ihn dann für recht schmales Geld, aber dem war nicht so. Also die 6 Punkte, die er in Gladbach gemacht hat und die Leistung, die er da gezeigt hat, die sind durchaus auch bei anderen angekommen. Ich glaube, letztlich über 4 Millionen ist er über den Ladentisch gegangen bei uns in der Liga. Das nur mal so für den Hinterkopf. Ihr kennt eure Liga sicherlich am besten, wisst, wie viel er dann bieten muss. Aber bei Sugawara 3,42 Millionen habe ich wirklich ja die Vorstellung, dass das ein sehr, sehr guter, echter Spieler ist, aber auch, dass er bei Comunio gut funktioniert und vielleicht auch das eine oder andere Tor schießt. Da war er in Gladbach schon nah dran. Vielleicht sehen wir es jetzt am Wochenende. Also meine Nummer 1. Ein Bremer, wie es sich gehört, wie es am Saisonende. Ja, ich will das auch nochmal, will uns hier nochmal mit ein bisschen Musik auch verabschieden. Ja, let's go! Ole, ole, ole, ole, ole, deutscher Meister, der SVB. Eigentlich assoziiert man das ja eher mal mit den FC-Fans, dass sie so schnell dann von Abstiegskampf in Europaträume oder Meisterträume gehen. Da ich Kölner gehen. Bin, geht das ja beides. Ja, genau, du bist ja, das ist ja genau, schön. Stimmt. Das färbt ja. dann ab auch auf Werder-Fans, wenn sie in Köln Beste leben. Aus beiden Welten, aber wie gesagt, es ist wirklich so, dass der Umschwung in Bremen um 180 Grad. Durch ein Spiel. Ich gönne dir, ja. Flo. Ich hoffe, ich gönne Werder Bremen auch. Ich hoffe, es wird. Wir werden sehen. Also, wie gesagt, ich war jetzt erstmal ja vorsichtig mit dem 9-0. Wird man dann sehen. Genau, nächste Woche wird dann 15, 16, werden wir zweistellig dann, ne? Kann ich mir dann schon vorstellen, dass es so kommt. Ja. Erstmal vielen Dank, Tim, dass du trotz dieses Champions League Abends, aber das hast du ja wirklich gut weggesteckt, muss man sagen, professionell. Ja. Ich bin zwar noch nicht so alt, aber altersmilde werde ich schon jetzt, sieht's aus. Ja, das merke ich. Also das ist gut, aber ja, vielen Dank dafür. Ich schaue gerade mal, dann kann ich euch das direkt mitgeben, wer in der nächsten Woche hier für euch am Start ist. Dann sind wir natürlich auch wieder dabei. Nick und du auch wieder, Tim. Jo. Das ist dann unsere Aufstellung vor dem 5. Spieltag. Euch da draußen wünschen wir eine super Woche, ein schönes Bundesliga- und Kommunio-Wochenende. Macht's gut, bis dahin. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinicke und sage tschüss. Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen. Ich freue mich sehr. Weg. Alle weg. Ich weiß nicht, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden. Das ist eine absolute Frechheit, ist das. Schluss aus, Nikolaus. Ist doch ganz cool geworden, oder? Sag mal, euch muss es ja auch gefallen.